Richtig! Mit dem Superball! Abschau, ich schau. Ja, was für ein Vogel! Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit! Ich gebe jetzt schön ein Keulen! Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen bei Beanstalk Folge 74. Mit mir dabei sind heute der Stefan. Hallo. Und der Max. Guten Morgen, ihr beiden. Und ich bin die Biene. Ja, guten Morgen zusammen. Lasst uns mal beginnen, wie wir es immer tun. Was sind denn eure Highlights, Jungs? Stefan, ich glaube, du musst anfangen. Ich muss noch mal kurz überlegen. Immer diese gleiche Geschichte. Dabei haben wir doch Flo gar nicht dabei. Ja, nee, ich überlege zwischen zwei. Das ist mein Problem gerade eher. Also gut, ich kann anfangen, ich habe eins. Mein Highlight ist die erste Game 2-Folge nach der Sommerpause, nach der kurzen Sommerpause. Es war eine Folge ohne Moderation, sondern nur mit einer Geschichte über das große Sommerloch, das alles aufsaugt und so weiter. Viel, ja, Schauspielerei dabei, aber auch eine ganz nett erzählte Geschichte. Die Themen waren, wie erwartet, eher kleinere Dinge, Sommerloch halt. Ja, und am Ende wurde noch das neue Game 2 Studio vorgestellt. Über das sprechen wir ja später, glaube ich, nochmal ganz kurz. Von daher will ich da jetzt gar nicht mehr Worte verlieren, ja? Bei dieser Schauspielnummer gab es eine Säule. Nee. Ist mir nicht aufgefallen. Also Lara war nicht da. Apropos, macht ihr überhaupt noch mit? Ich habe gelesen, dass laut ihrem Instagram sie letzte Woche in Hamburg bei den Bohnen war. Also dürfte wohl in der nächsten Game 2-Folge wieder dabei sein. Ah, okay. Das war aber auch die Folge, die jetzt ein bisschen länger war, oder? Ja, genau. Ich glaube, die ging eine Stunde oder knapp eine Stunde. Ja. Okay. Gut. So, genau, wie gesagt, hast du dich schon entschieden, Max? Ja, ich glaube, ich muss, wenn es wirklich darum geht, ein Highlight zu nennen, Luna sagen an der Stelle. Das Pen & Paper, welches wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall mein Highlight. Das hat mir so in den letzten Wochen am besten gefallen. Nach Haus an Haus hatte ich aber auch eher so eine Phase, wo ich relativ wenig geschaut habe. Und da war dann Luna doch irgendwie, da bekam er dann irgendwie, ja, jetzt zwei Wochen später quasi oder zweieinhalb. Und das war eine schöne Abwechslung. Habe ich dir nicht umsonst angepriesen, Luna. Ja, Luna ist solide, aber wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Was ist denn dein Highlight gewesen, Biene? Ich habe nämlich tatsächlich mehrere Sachen, deswegen wollte ich erst euch machen lassen. Ihr habt aber nichts davon gesagt, schämt euch. Ehrenhalber, und weil ich es auch schon privat kundgetan habe, die Hangi-Session von Lisa und Mara zu Sims 3 fand ich sehr lustig. Auch wenn man gemerkt hat, dass die beiden nicht Sims 3 gespielt haben. Eigentlich wollten sie Sims 1 spielen, aber das klassische Problem, was in meinem Haushalt auch bei vielen Sims-Spielen der Fall ist, in der Hülle war keine CD. Deswegen haben sie scheinbar digital Sims 3 runtergeladen oder von CD installiert, aber schien digital, weil Sims 3 ist auch das einzige Sims, was man zum Beispiel bei Steam hat. Deswegen. Ah ja. Es war sehr lustig, auch teilweise der spielerischen Inkompetenz geschuldet. Ja, ich finde auch Lisa vor allen Dingen merkt man eine Verbesserung, also mehr Sicherheit und entspannter, was Arbeit vor der Kamera angeht. Sehr angenehm. Bei solchen Dingen ist Lisa eigentlich, finde ich, schon immer relativ locker. Sie hat ja auch mit früher war sie ein bisschen zurückhaltend, ja, fand ich. Mit Max, glaube ich, war es zusammen Airline Tycoon gespielt vor ein paar Wochen. Das war auch immer ganz... Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Das war auch immer ganz witzig und da fand ich sie auch schon recht locker, aber auch ziemlich verbissen in das Spiel. Jetzt bei Sims habe ich nicht gesehen, weiß nicht, ob man sich da so reinbeißen kann, aber... Ich kann man schon. Okay. Aber die, haben sie jetzt nicht. Ja, hatten die beiden da irgendein Ziel oder einfach drauf losgespielt, wie es ja bei Sims meistens so der Fall ist? Einfach drauf losgespielt. Ah. Die haben sich so einen Haushalt mit 4 Single-Frauen geschnappt und den dann angefangen zu spielen. Mhm. Ja, also auch noch so ein bisschen Mechaniken entdecken bei den beiden. Ja, weil das Sims war gestern, 3 ist oder? Ja Open World im Gegensatz zu den anderen Sims-Teilen. Ja, war das gestern? Nee, das ist schon ein bisschen her. Okay, weil ich suche das gerade auf dem paar Tage. Let's Play-Kanal. Ich habe es als VOD geguckt. Im Handy-Kanal müsste es sein, ja. Ah, ich bin im Gaming-Kanal. Oh. Ja. Hänge ich auch gerade hier. Nee, es war eine Hänge-Session. Ah ja, da, Sims 3 apropos mitmachen. Apropos Hänge-Sessions, okay. Da gab es gestern relativ viele. Ich glaube, es liegt daran, ich habe gehört, dass Hänge wäre der einzige oder einer der wenigen Räume mit Klimaanlage. Ja, war das nicht immer so, dass es da extrem heiß ist oder haben sie die Klimaanlage jetzt erst eingebaut? Vielleicht haben sie deswegen jetzt eine Klimaanlage. Also gestern waren auf alle Fälle mehrere Sessions hintereinander Mario Maker. Ja, für unsere Hörer, wenn wir von gestern sprechen, meinen wir Freitag. 26. Genau, der 26. Ja. Der Tag vom ersten Tierspunk-Teil. Und genau, als Honorable Mention allgemein hätte ich noch die Mario Maker Challenge und die Wochen- bzw. Tagesteaser für nächste Woche. Oh ja, die fand ich auch sehr, sehr witzig. Ich habe festgestellt, es sind mehrere. Es ist putzig auch. Weißt du eigentlich, wer die eingesungen hat? Ich kann die Stimme überhaupt nicht zuordnen. Ich habe mal gelesen, Marc. Ich war mir aber auch nicht sicher, weshalb ich ihn auf Twitter auch nicht verlinkt habe. Ah, okay. Also im Chat habe ich es halt gelesen. Die haben wahrscheinlich auch nur geraten. Ja, gut. Also wer das jetzt noch nicht mitbekommen hat, vielleicht mal in den Werbepausen kurz warten mit dem Toilettengang und mal reinhören, ob da noch welche gespielt werden, weil die sind ja für die ganze nächste Woche, so wie ich das gesehen habe. Zumindest Montag bis Mittwoch habe ich gesehen. Nee, Donnerstag gibt es auch, weil okay, Donnerstag gut. Macht Ede nochmal Moin Moin. Ja, dann wird es wohl für die ganze Woche sein, dann wird es für Freitag auch welche geben, gehe ich davon aus. Auf alle Fälle sehr süß gemacht. Eine nicht näher bestimmte Person singt das einfach. Muss ich auch mal drauf achten. Habe ich auch noch nicht gehört bisher. Ja, musst aber du einfach mal eine Werbepause abwarten. Die laufen im Moment rauf und runter. Ja. Ja, ich bin ja wirklich jemand, ich stehe eigentlich sofort auf, sobald die Werbung anfängt. Deswegen. oder wechsel Tab und stell auf Mute oder irgend sowas. Ja. Ja gut, ich achte mal drauf, auf jeden Fall, wenn sich das lohnt. Vielleicht, wenn jemand weiß, wer das einsingt, genau bestätigterweise, dann könnt ihr ja mal einen Thread bei uns schreiben oder so. Ja. Genau. Das war's jetzt aber auch mit meinen Highlights. Wir haben News in eigener Sache, liebe Leute. Max, bitteschön. Wir haben News in eigener... Achso, genau, an der Stelle, wir haben mittlerweile die 1000 Abonnenten bei YouTube geknackt und dafür wollten wir uns einfach mal bei euch allen bedanken. Danke für die Unterstützung, danke für die zahlreichen Views bei YouTube. Ich glaube, zu Beginn des Projekts hat keiner von uns damit gerechnet, dass wir auch nur 10% von den Aufrufzahlen machen, die wir aktuell auf den Feeds und auf dem YouTube-Kanal machen, glaube ich. Ich dachte, also das hat keiner gedacht, dass es so lange dauert, bis wir 1000 Abonnenten haben. Achso. Nein, nee, das ist wirklich sehr... Ihr könnt also euch jetzt aussuchen, ja, welche Variante ihr glaubt. Nee, also bei mir war es wirklich damals so gedacht, so, ja, wenn da so 30, 40 Leute hören und mittlerweile sind sie auf den Feeds, also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht, da müssen wir Flo fragen, aber die YouTube-Videos werden ja geklickt wie bescheuert, die Interviews sowieso und auf den Feeds sind es auch immer einige 100 Abrufe. Ja, die Interviews machen dafür auf dem Feed keinen großen Unterschied, weil bei YouTube kommt genau, halt ja, der Algorithmus noch mit rein. Das ist bei Podcast-Feeds eher selten der Fall. Das ist echt interessant, genau. Und wollten uns einfach mal ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Ja, ist wirklich ganz toll und überraschend auch, dass es auch so lang anhaltend immer noch ziemlich am Steigen ist bei uns. Ja. Ja, ich habe es ja schon getweetet. Wenn ihr jetzt diese Folge hört auf YouTube und Abonnent seid, dann seid ihr einer in 500 im Verhältnis zu den YouTube-Abonnenten der Rocket Beans. Ich habe mal nicht diese Irrsinnsmathematik gemacht, alle Channel aufzuaddieren, sondern habe den Hauptkanal genommen. Verhältnis ja. Beanstalk-Hörer zu normalen Fan 1 zu 500. Ja, also wir sind die Elite quasi. 0,2, die oberen 0,2%, liebe Leute. Also entweder Elite oder Randgruppe, eins von beiden. Vermutlich beides. Man kann, zeigen, man kann das ja auch synonym verwenden, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, genau. Deswegen wollten wir einfach mal Danke sagen und hoffen, ihr bleibt uns wohlgesonnen. Randgruppe mit Weisungsbefugnis. Das ist Elite. Ja. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon an Danksagung und wir können zum News-Teil übergehen. Genau. Alles neu macht der Mai. Oder der Juli. Juli. Ja, aber das Sprichwort genau. Heißt ja Mai. Ja, was ist denn neu? Vor allem bei Game 2. Alles. Naja. Das Studio ist neu. Genau, und das richtig. Und das Design allgemein, glaube ich, von Grafiken und so ist auch neu. Ja, das stimmt. Also quasi 15.11.15 von Game 2. Ja. Und wie gefällt euch das? Es sieht sehr nach Game 1 aus, muss ich sagen, für mich persönlich. Also es erinnert mich sehr daran, weil das Studio jetzt sehr viel weißer und cleaner ist. Und ich glaube, Game 1 war... Ja, zwischenzeitlich. Game 1 hat ja auch öfter mal sein Design geändert. Hat auch ab und zu mal gewechselt, aber es erinnert mich jetzt deutlich mehr an Game 1. Ich finde es sehr angenehm. Normalerweise hasse ich ja neue Designs erstmal, bis ich mich dran gewöhnt habe. Aber das finde ich von Anfang an gut. Insofern. Wie findest du es denn, Stefan? Ja, geht mir ähnlich. Also es ist wirklich ein schönes, helles Studio und diese Klötzchen-Optik, nenne ich es mal, mit diesen Quadraten. Das hatten sie auch vorher schon, bloß jetzt eben halt auch farblich angepasst, eben in hell und ja, ein bisschen anders ineinander angeordnet und so weiter. Also ich finde es auch ganz schick. Jetzt aber auch nicht nichts Weltbewegendes, aber schon schön. Naja, immerhin haben sie die hässlichen Couch-Dinger da weggeschmissen. Oh ja, das stimmt. Die waren wirklich, naja, geht so. Ja, auch wenn es jetzt etwas langweilig ist, ich sehe das auch so, Verbesserung auf ganzer Linie. Mir gefällt vom Studio übers Design bis zur generellen Optik, die sich ja vielleicht dadurch auch ein bisschen ändern wird, gefällt es einfach besser. Ich finde dieses Weiße schöner. Ich finde dieses im Intro, also in diesem überblendenden Intro, was auch in dem Video von Game One gezeigt wurde, wo Trant quasi das neue Studio vorgestellt hat. Habt ihr das gesehen, dieses kurze 3-Minuten-Ding? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee, leider nicht. Ja, könnt ihr mal gucken. Also die haben quasi so ein bisschen eine Erklärmatz für die neue Staffel Game 2 quasi gemacht. Und ist ganz witzig, ist halt ein 3-Minuten-Bit, kann man sich gut angucken. Und ja, ich finde, das passt alles. Das ist rund. Das wirkt noch etwas, diese Blasenoptik, dieses Lavalampen-ähnliche, diese ja, Dinger, die ineinander verfließen im Intro. Das gefällt mir noch ein bisschen besser, weil es halt einfach auch ein bisschen heller wirkt jetzt. Und ich bin ja auch Nutzer des Light-Modus auf allen Internetseiten, die das anbieten. Deswegen. Hell ist immer besser, finde ich. Außer bei der eigenen Kopfhaut. Beziehungsweise beim Haar. So. Okay. Entschuldigung, der war nicht ganz durchdacht. Es ist aber auch noch nicht mal Mittag durch, liebe Leute. Blonde Leute-Shaming war das. Nein, ich wollte eigentlich einen Glatzen-Gag machen. Lass uns schnell weitermachen. Ja, ja das stimmt. Mit etwas, besser. Was ähnlich schlimm war wie dieser Gag, nämlich Bella. So schlimm Bella, war der Gag jetzt auch nicht. Doch. Ähnlich schlimm. Okay, Bella Roma war schon noch ein bisschen schlimmer. Genau, wir sprechen über Bella Roma, das neue Musikvideo von und mit Lars. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Fang mal an, nee. Max. Ja, ich habe es mir einmal angehört und habe mir danach die 3,5 Minuten meines Lebens zurückgewünscht, so ein bisschen. keine Ahnung, also ich finde es halt extrem cringy, extrem seltsam. Es wirkt nicht besonders hochwertig produziert. Und selbst ja, wenn es. Wobei doch das Video an und für sich wirkt schon hochwertig. Die Soundspur ist da eher das Problem. Ja, stimmt, stimmt. Ja, okay, da würde ich dir recht geben. Aber also trotzdem, ich frage mich halt, wenn ich diese Musikvideos. Also bei 333, da war ja noch ein Hintergrund da oder war mir direkt der Grund, warum die das gemacht haben, war mir irgendwie präsent. Bei dem Bellaroma, weiß ich nicht, ist das aus irgendeinem Insider gekommen oder also 753? Ja, eben, ist halt auch so ein Lateinisch, aus dem Lateinischunterricht oder aus dem Geschichtsunterricht so ein Merkspruch. Ja, aber hatte das ist das mal mehr als zweimal auf dem Sender erwähnt worden? Ja, ich glaube, Lars hat es bei Verflixte Klicks auch öfter mal gebracht. Okay, ja, aber egal. Aber mir geht's da auch ähnlich wie dir. Mir fehlt auch so allgemein so der ironische Ansatz, der bei 333 noch da war. Das hier könnte komplett ernst gemeint sein, wenn man jetzt die Bohnen nicht kennen würde. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ne, mir fehlt da eher noch die geschichtlichen Infos oder so, weil bei 333 war ja wenigstens noch ein bisschen, keine Ahnung, Text mit dabei. Und bei jetzt dem, man muss dazu sagen, es ist offensichtlich, so wie es angekündigt wurde, auch eine Persiflage auf Lieder von Pietro Lombardi. Ja, das ist auch eigentlich der beste Gag daran, der Name. Ja, bitte. Sag's nochmal. Pietro Lombardi. Also das finde ich doch das Lustigste an dem ganzen Ding, den Titel. Das würde ich vielleicht sogar unterschreiben. Also Persiflage auf Pietro Lombardi Songs hat man aber auch schon mal besser gehört. Zum Beispiel bei Jan Böhmermann mit seinem Lied für Deutschland. Senorita hat er ja mal gecovert. Das ist auch so ein Ohrwurm. Wenn ich das einmal höre, singe ich das den halben Tag. Aber Bellaroma, nee. Also es war halt auch wirklich ein bisschen sehr inhaltsleer, sehr dudelig. Weiß ich nicht. Ich hoffe, man hat da nicht allzu viele Sachen reingesteckt, dass man sich nicht so ärgert, was da jetzt, also wie es aufgenommen wird. Ich nehme an, ja. Wenn wir uns da so einig sind, dass das beim Rest der Community jetzt auch nicht so Bombe ankam. Weil die Klicks sind halt solide. Das muss man halt sagen. 70.000 gerade. Ja. Ja gut. Weil also man fairerweise halt sagen muss, bei Musikvideos sind die Klicks sowieso immer höher, weil es da Leute gibt, die halt, keine Ahnung, das in Dauerschleife dann hören oder ja. Halt, aber das, keine Ahnung, jeden Tag zum Aufstehen. Ich weiß aber auch nicht, wie repräsentativ wir da sind, weil die Likes auf YouTube, also mir gefällt es halt nicht, ich würde da jetzt an dem Fall aber auch nicht disliken, weil es mir einfach zu egal ist dafür so ein bisschen. Ich glaube, ich habe überhaupt bei YouTube noch nie gedisliked. Ich schalte dann halt einfach aus, wenn mir das nicht gefällt. Also gedisliked habe ich schon mal, aber es ist halt, den Leuten scheint es halt zu gefallen. Die Kommentare sind auch sehr lustig, das ist wirklich gut, die YouTube-Kommentare kann man sich gut durchlesen, kann man mal überfliegen, sind einige solide Gags dabei, zum Beispiel Mama, da ist wieder der Typ mit den weißen Beinen, musste ich sehr lachen. aber es ist halt keine Ahnung, ich finde, das beschreibt so ein bisschen das Sommerloch, das würde TV-Sender auch machen, wenn die Sommerloch haben und sich denken, was machen wir jetzt? Ach, wir produzieren ein Musikvideo. Ja, aber es ist noch nicht mal catchy, das ist ja das Problem an dem Ganzen. Wenn es jetzt ein scheiß Text wäre, aber catchy, wie unter anderem Senorita, der Text ist total Banane, aber die Melodie an und für sich ist nicht schlecht von dem Lied. Ja, so, es wirkt halt so ein bisschen, als ob jemand Langeweile gehabt hätte und dann gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt ein Musikvideo. Was machen wir? Ah, jemand hat bei 753 gesagt. Ja, ich habe übrigens den Merksatz nochmal komplett nachgeschlagen, quasi gerade. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ja, den hätte ich dir auch sagen können. Ja, war das irgendwie unklar? Ich wusste das nicht. Aber ihr habt eben gesagt, so als ob ihr den jetzt auch nicht mehr genau wissen würdet. Also doch. Ich hatte nicht gesagt. Latein. Ich auch. Ja, aber es hat ja nichts mit Latein zu tun. Doch, also ich glaube, ich habe das im Lateinunterricht, eben die Gründung Roms. Das Romulus und Remus. Das ist total irrelevant für Latein. Ja. Ja, hättet ihr auch eben einfach mal den Satz sagen können. Entschuldigung, Max. Also 7-5-3 viel Ruhm aus dem Ei. Bist du jetzt zufrieden? Genau, und bei 3-3-3 hast du Isoskalerei. Ja. Und ansonsten bin ich auch raus. Hast du noch irgendwelche Jahreszahlen aus dem Lateinunterricht, Stefan? Ich überlege gerade, mit Zahlen fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also keine solchen Sprüche. Ja, ich glaube, das sind aber auch die zwei gängigsten. Ja. Naja gut, so viel zum Lateinunterricht für heute. Sag das noch nicht, vielleicht kommt er ja nochmal auf. Ja, also insgesamt, ich meine auch, so wie ich die paar Kommentare, die ich im Forum dazu gelesen habe, kam das auch nicht so Bombe an. Wie es jetzt auf YouTube war, wie gesagt. Ja, es ist halt meiner Meinung nach auch nicht so das Zeug zum Insider oder Dauerbrenner wie eben 333 oder die alten Songs sowieso, so dieses 10,50 Mark oder so, aber sowas bekommen sie, glaube ich, eh nicht mehr hin. Das ist halt so ein Zufallstreffer. Naja, aber bei den E3 und Gamescom-Songs sind schon so ein paar Sachen, kein Booty zum Beispiel. Ja, nee, ich meine jetzt aber so gewollt bekommt bei sowas, glaube ich, sowieso immer ganz schwer hin. Ja, da sieht man es ja eigentlich auch ganz gut. Die machen halt 5-7 Songs dann für die E3 oder für die Gamescom und davon ist dann halt einer, der richtig im Ohr hängen bleibt, aber auch wahrscheinlich erfolgt durch Penetranz in einem gewissen Maße, weil da werden die ja öfter in den Zwischenpausen gespielt. Naja. Lasst uns mal weitermachen, bevor ich noch einen Ohrwurm von dem Lied kriege. Genau. Kommen wir zu den Reviews, würde ich sagen. Oder News, sind wir durch? Genau. Ja, also das Chat-Duell. Genau, das Chat-Duell mit, ich weiß gar nicht, welche Folge haben wir hier denn noch nicht besprochen? Die letzten zwei mathematisch bedingt. Nee, wir waren jetzt 3 Wochen nicht da. Deswegen überlege ich gerade, wer da die Gäste waren. Dann die letzten 3, Steffen. Ja, ich überlege auch gerade, wer da die Gäste waren. Das war auf jeden Fall Nightwash. Das war mir die liebste Folge von den letzten 3. Davor war, glaube ich, Luxan Wunder. Ach ja, die habe ich blöderweise noch nicht gesehen. Und die Folge mit dem Y-Kollektiv gab es auch noch, die wir ja auch noch nicht besprochen haben. Wobei jetzt die Nightwatch-Folge müssen wir ein bisschen anders erwähnen, weil da Lars war in Urlaub und wie heißt der? Mir fällt der Name ein. Ilias. Ja. Wie heißt der nochmal, der Typ da? Ilias hat das gemacht. Und also ich kann da gleich mal sagen, ich finde Ilias als Moderator von Chat-Duell immer richtig klasse. Er macht das gut. Er ist gut vor. Ich finde schon. Also ich finde bei ihm auch den Smalltalk-Teil fast angenehmer wie mit Lars. Ich meine, Lars ist da mittlerweile sehr, sehr routiniert drin, aber Ilias macht das richtig gut, finde ich. Also, ja. Ich muss sagen, da würde ich fast ein bisschen widersprechen wollen. Ich mag Ilias sehr, sehr gerne, aber gefühlt ist er vom Moderationsstil her doch eher Anzugträger. Ja. Wenn das Sinn macht, das Bild. Aber keine Ahnung. Ich finde, er wirkt immer so eine Mischung aus unsicher so ein bisschen und ein Ticken zu professionell. Aber jetzt auch nicht dramatisch. Also nicht, ne, dass ich sage, oh Gott, das kann man sich ja nicht angucken, wie er moderiert. Aber keine Ahnung. Also bei Chat-Duell fällt es mir schon, wenn dann, tendenziell leicht negativ auf. Aber ich finde, er hat halt andere moderative Stärken einfach als für so ein lockeres Format, so eher so Sachen wie EBXO, so geskriptete Sachen. Oder was er bestimmt auch toll gemacht hat, war, er hat doch neulich hier so ein Videospielmusikkonzert moderiert. Ach ja, für sowas kann ich mir ihn auch mal ganz gut vorstellen. Mit Sophia zusammen. Ja. Mhm. Also, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Keine Ahnung, mir fehlt bei Ilias immer so ein bisschen noch die Lockerheit. Ich glaube, ich spanne mich da innerlich immer ein bisschen mit an. Ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob da die Lockerheit fehlt oder ob er sie nicht so rüberbringen kann. Ich glaube, er ist gar nicht so angespannt, wie das immer wirkt. Ja. Ich glaube, er kann nicht so aus sich rausgehen, auch selbst wenn er total entspannt ist. So den Eindruck habe ich immer. Hast du Mario Maker gesehen? Teilweise. Da ist er aber sehr stark aus sich rausgehen. Ja, okay, aber beim Gaming-Format ist es ja was anderes. Ja, vor allen Dingen, wenn man zehnmal stirbt, ist es was anderes. Nein, keine Ahnung, vielleicht gibt sich das ja auch mit der Zeit noch. Wie gesagt, er hat ja auch Moderationsbereiche, wo ich sage, da gehört er 100% hin. Wenn er jetzt da nur 89% hingehört, ist ja auch okay. Ja, ich bin, glaube ich, da genau zwischen euch. Ich finde, dass er diesen Interviewteil macht er besser als Lars. Aber generell durch die Sendung führen, finde ich, da ist Lars auch ein Ticken routinierter, ein Ticken entspannter. Ja klar, so gefühlt. Lars hat da wahrscheinlich mittlerweile auch schon jede Panne, die passieren kann, erlebt. Ja, und ja, weiß, wie er da reagieren muss, wenn jetzt... Inklusive Lampe auf dem Kopf, wir erinnern uns. Wenn jetzt bei Ilias, wenn er es moderiert, irgendwas schief geht in der Regie oder in der Technik oder so, dann weiß er halt erstmal nicht, was er machen soll, muss, müsste, wie auch immer. Ja, da fehlt so ein bisschen die Souveränität. Ich erinnere mich an die Fassprügelei. Och, das fand ich ja ganz witzig. Ja, ich auch, aber da hast du schon gemerkt, bei Ilias geht gerade der Puls auf. Hast du nicht gesehen? Ja, aber gerade wegen solchen Dingen fand ich es eigentlich ganz gut mit ihm, weil das Bodenteam war ja komplett random zusammengestellt und die Gäste da von Nightwatch, wovon ich übrigens gar keinen kannte, ich bin auch davon ausgegangen, dass das immer noch Knacki Deuser macht. ich habe es irgendwie schon ein paar Jährchen zurück. Wahrscheinlich seit 10 Jahren kein Nightwatch mehr gesehen. Ja, Stefan ist halt alt. Ja, ich gucke das halt ab und zu mal auf YouTube, wenn dann halt irgendwann bei denen auf dem YouTube-Kanal irgendwie mal was Relevantes kommt. Läuft das denn überhaupt noch irgendwo im Fernsehen? Auf One, glaube ich. Ah, okay. Also auf ARD 1, was kein Mensch guckt. Aber ich gucke da ab und zu mal die Tour de France gerade. Ah, da. Ja, aber seit 2000, also der Deuser hat das bis 2013 gemacht, glaube ich. Ja, gut, dann kam Luke Mockridge und die beiden neuen kenne ich jetzt aber auch nicht. 2013 ist jetzt auch nicht so lange her. Ja, 6 Jahre. Also schon wieder 6 Jahre. Ja. Comedy-Format. Na gut. Ja, also was ich sagen wollte, die Gäste waren ja auch ziemlich aufgedreht, was aber halt für Comedians oder Leute, die ein Comedian-Format, wie auch immer man das nennen will, Comedy-Format haben, durchleiten, zu erwarten war. Und von daher fand ich eigentlich, war Ilja schon recht souverän. Also es hätte auch schlimmer in die Hose gehen können. Zumal die Gäste... Also so weit würde ich auch nicht gehen. Ja, ich meine, es hätte auch völlig aus dem Ruder laufen können. Die Gäste waren jetzt ja auch nicht so ideal vorbereitet. Die waren ja über jeden Insider überrascht. Und ja, muss man aber eigentlich auch den Bohnen anlasten, wenn die ihre Dossiers, die sie den Leuten geben, vorher nicht entsprechend aufbereiten. Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber anscheinend wussten sie ja nicht mal unbedingt die Zielgruppe von RBTV. Nee, werden sie auch nicht wissen. Guck mal, warum sollten die sich damit beschäftigen? Die kommen halt nicht aus der Blase und haben damit nichts zu tun. Ja, aber wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann informiere ich mich doch zumindest ein bisschen darüber, wo ich da eigentlich hingehe. Naja, egal. Die werden halt mal auf den Sender geguckt haben. Die werden jetzt nicht gedacht haben, oh, da muss ich jetzt aber nochmal in die letzte Community-Evaluation den Altersschnitt gucken und dann gucken, was für Mangas da populär sind oder so. Also trotz allem, ich fand die Folge ziemlich gut. Und ja, mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Weiß nicht, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Da wollte einer von euch beiden noch was zu der letzten Folge mit diesem Luxan Wunder erzählen. Die, wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesehen. Mir war es etwas unklar, was die genau machen, aber das scheinen die gewesen zu sein, die Worte so komisch aussprechen, die auch schon mal in NDA waren. Ja, die waren schon öfter auf dem Sender zu Gast. Die waren, glaube ich, sogar... Ja, wie hießen die nicht früher anders? Ich glaube, der YouTube-Kanal von ihnen heißt irgendwie anders oder so. Sei es drum. Genau. So, jetzt habe ich mal noch einen kleinen Block, weil ich werde gleich bei dem Pen and Paper Abenteuer mich wahrscheinlich etwas zurückhalten. Deswegen, ja, bei Luna kannst du auch mitmachen. Ja, kann ich, aber ich habe Egal, sage ich gleich was zu. Genau, wir hatten das eigentlich schon, also die Leute, die das Forum ein bisschen verfolgt haben, wissen ja, dass wir die Folge eine Woche nach hinten geschoben haben. Zum einen, weil wir halt die beiden Pen and Paper, Luna und Tears Teil 1 jetzt noch mitnehmen wollten. Und zum anderen, weil wir beim letzten Mal nicht so wirklich Themen hatten. Was wir beim letzten Mal aber eigentlich vorhatten, war so ein bisschen dieses alles, was nach Haus an Haus gekommen ist, noch einmal zu besprechen und ein bisschen drauf einzugehen. Das ist zum einen ja mal das Best-of gewesen und das Making-of und natürlich auch die Community-Reaktion so ein bisschen. Und deswegen haben wir das dann nochmal zusammengefasst. Das Best-of, wer von euch hat das gesehen? Ich habe die Sendung gesehen, das reicht. Ja, ich habe das Best-of auch noch nicht gesehen. Und vom Making-of auch nur einen kleinen Teil. Ja, das Best-of war quasi, das hatten wir auch in der Vorbesprechung eben nochmal ein bisschen aufgedröselt, ein von RBTV erstelltes 20 Minuten Best-of, was ich sehr gelungen finde, muss ich an der Stelle sagen. Also es hat das ganz gut zusammengefasst, was da passiert ist, und ich finde, das war lustig, das war gut geschnitten, das war auch nicht zu lang. 20 Minuten aus 22 Stunden zu rauszufiltern, finde ich eigentlich, dafür ist es echt sehr, sehr gut gelaufen. Und was dann natürlich inhaltlich vielleicht ein bisschen interessanter noch war halt das Making-of. Wie hat das alles hinter den Kulissen funktioniert? Hat mir auch sehr gut gefallen. Also allein, dass da überhaupt jemand dafür abgestellt wurde und dieses Making-of dann anfertigen zu können. Also es war ja von Anfang an offensichtlich so geplant, sonst hätte das ja keiner so mitgemacht quasi. Die Abläufe hinter den Kulissen zu sehen, war schon ein interessanter Einblick. War jetzt aber auch nicht so der Informationsmehrgewinn, muss man jetzt an der Stelle vielleicht auch sagen. Aber ich finde das gut, dass wenn es so ein großes Event gibt, dass das dann auch entsprechend mit Nachbereitung, mit Nachbesprechungen und ja weiteren Videos noch irgendwie ein bisschen Kapital daraus geschlagen wird oder ein bisschen Content daraus gezogen wird. Ja. Solange es jetzt nicht irgendwie generische Wiederholungen sind oder so, sondern halt, dass man sowas macht. Die Wiederholung. Die kommt wahrscheinlich beim nächsten längeren Feiertag. Ach scheiße, wir haben gar nichts. Was zeigen wir denn? Ja, außer ein Haus. Fertig. Genau, ich habe mich dann auch nochmal ins Community-Feedback ein bisschen eingelesen. Ähnlich wie es ja auch bei uns war. Ich glaube, dass jemand von uns gesagt hat, nee, das war gar nichts. Das war ein Reinfall. Gab es ja nicht. Also, und generell die Community allgemein hat es, glaube ich, sehr, sehr, sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube, ob von den Aufrufzahlen das für RBTV jetzt genug ist, keine Ahnung, müssen die wissen. Aber ich glaube, in der Community würde keiner sagen, oh nein, bitte nicht nochmal, auf gar keinen Fall, schlechtestes Format aller Zeiten. Sondern ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich für den Großteil der Leute, ich sehe da durchaus großes Potenzial für eine Wiederholung, für eine Neuauflage. Vielleicht nicht in den ersten 2 Monaten, aber vielleicht mal zum Jahresende oder so. Ich fände sowas zum Beispiel über zwischen Weihnachten und Neujahr ganz schön. Finde ich irgendwie cool. Ja, aber fände ich cool. Ja, gerade in der Zeit wird es schwierig. Ich wollte doch kurz einhaken. Gerade in der Zeit gibt es ja auch kein Programm. Da machen hier Ferien. Ja. Also kein neues. Du hast vorhin gesagt, dir hat ein bisschen der Informationsmehrwert oder so gefehlt. Ich weiß schon, was du meinst. Da hätten sie halt das Making-of auch nicht nur während der Sendung machen müssen, sondern eben auch in der Vorbereitung. Ich denke, da hätte man ein paar spannendere Dinge eventuell sehen können. Aber es ist verständlich, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Von daher war klar, dass bei dieser Art von Making-of da eben für den Zuschauer jetzt nichts Besonderes dabei herausfällt. Also es ist zwar interessant, aber jetzt kein, also du weißt, wie ich meine, also dieser Mehrwert kann da gar nicht dabei rauskommen. Ja, es hat ja quasi ein bisschen Bezug auf das genommen, was auch vorher passiert ist, durch gewisse Regelblätter oder Auflistungen, wo es stand so, wenn punktemäßig das passiert, klar, das wurde halt im Vorhinein alles verarbeitet und kann man schon sehen, was da für ein krasser Aufwand reingeflossen ist. Ja, klar. Aber jetzt bei dem Beispiel, da hätte man ja sagen können, okay, wir überlegen mal, wir machen das bei einem Spiel, da schauen wir mal, wie wir die Punkte vergeben, also dass man bei dem Prozess dabei ist. dass irgendjemand durchspielt und sagt, oder zwei Leute spielen es durch und sagt, okay, hierfür, da könnte man Punkte geben, dafür vielleicht keine Punkte und so weiter. Aber gut. Ja, das ist ein Punkt, ja. Wobei die Punktevergabe ja sowieso relativ uniform war. Ja. Ja, stimmt, ja. Aber also es war nicht sehr ausgefeilt, sondern nur bei den Sachen, die keine kleinen abgeschlossenen Level hatten, hat man halt dann verschiedene Story-Punkte genommen und da dann gesagt, okay, das behandeln wir wie ein Level-Abschluss. Es gibt zwei Punkte. Mhm. Ja, aber insgesamt finde ich, wie gesagt, sollte das nochmal erwähnt sein und ich glaube, nochmal an euch vielleicht die Frage so im Rückblick, 2-3 Wochen nachher mittlerweile, oder? Ne, länger sogar. 4, glaube ich. Ich glaube, es sind jetzt genau 4 Wochen. 4 Wochen, ja. Ja, wie ist es euch im Gedächtnis geblieben? Positiv, negativ? Also immer noch so, wie ich es direkt danach und dabei kommentiert habe. Also ich fand es auch gut und würde mich auch freuen, wenn es wiederkommt mit anderen Teams, vielleicht noch ein bisschen gefeilteren Regeln. Aber das ist ja auch klar, dass dann mit jeder weiteren Ausgabe dass man eben lernt aus Dingen, die vorher nicht so optimal gelaufen sind. Also ich fand's gut und werde es auch in Zukunft wieder verfolgen, wenn es denn wieder kommt. Ja, also ich fand's auch gut. Ich würde es auch nochmal gucken. Ich war jetzt im Vorhinein währenddessen und danach nicht so extrem gehypt, wie ich es bei anderen Sachen bin. Aber das war ich jetzt bei den anderen Formaten, die wir heute besprechen, auch nicht insofern. Ich denke halt, es steht ungefähr auf einer Stufe und das wäre dann vielleicht auch ein ganz guter Übergang mit Beans vs., was einfach schon ewig lange nicht mehr gemacht wurde vorher. Wo aber demnächst ja auch wieder eins kommt. Aber da kommen wir gleich drauf. Genau. Und da sind wir beim Übergang. Denn es kommt ein Beans vs. zu Mario Maker 2. Yay? Natürlich yay. Was ist denn das für eine Frage? Mario Maker 2 performt auch im Moment allgemein auf ganz Let's Play YouTube sehr gut. Ist klar, bietet sich auch total für Interaktionen an. Community schickt Level ein, YouTuber spielt Level, Community fühlt sich beachtet, Interaktion, Kommentare, Likes, Abos, Favos, was weiß ich, findet der Algorithmus alles toll. Und es ist auch sehr schön anzuschauen, deswegen mag es ich ja auch sehr gerne. Ja, also Mario Maker oder allgemein Mario-Spiele sind immer irgendwie so gefühlt einfach zu erstellender Content, der aber auch Spaß macht und wo die Leute, das ist was, wo man mittendrin reinschalten kann, man hat nichts verpasst, man weiß genau, um was es geht, man kann aber auch den ganzen Tag dranbleiben, ist einfach schöner Content und die Leute, die es spielen, haben auch meistens Spaß dran. Gerade wenn es schwerere Levels sind, wo man sich dann auch ein bisschen reinfuchsen muss. Ja, Jump'n'Runs sind ja auch prädestiniert für das Beans vs. Setup so ein bisschen, finde ich. Das ist allererste. Aber ich glaube, das letzte Beans vs., was es gab, war doch zu dem Böhmermann-Spiel, oder? Ja, drüber Brock. Der drüber Brock? Ja. Ist auch noch nicht so lang her, war es nicht im Mai irgendwann? Ja, aber es war halt meiner Meinung nach kein echtes Beans vs. Ja, also stimmt schon. In meinem Herzen hat das nicht gezählt, deswegen ist für mich das letzte vernünftige Beans vs. Ein Beans vs. hat an einem Freitag nach Moin anzufangen und das lief irgendwann am Dienstagabend oder so. Ja, stimmt. Und es war ein Point-and-Click, was meiner Meinung nach konzeptionell nicht so viel Sinn macht als Beans vs. Ja, klar, Jump'n'Run ist auf jeden Fall in jeder Form da besser geeignet. Ja, das allererste Beans vs. war ja auch Mario, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, das allererste Beans vs. war Halo. Oh, okay. Das stimmt. War aber auch Pre-Senderzeiten. Daher genau. Kennen wir auch zum Beispiel den Orange Shirt Guy, da haben sie noch im Schlauch gespielt. Im Schlauch. Ja, stimmt. Kann gut sein, dass ich es überhaupt nie gesehen habe. Ja. Was war euer Lieblings-Beans vs. bisher? Ah, tatsächlich wahrscheinlich eins von den Mario-Dingern. Ich fand Indiana Jones cool. Ja. Wobei ich halt auch Riesenfan von den Spielen bin. Ich fand das mit dem Todesstern ganz cool. Stimmt, das war auch gut. Das war, also Gaming unabhängig. Ich finde, Beats Versus wird sich auch gut für halt andere Dinge eignen, wie halt den Todesstern zum Beispiel. Mhm. Weil wenn man nebenbei da noch ein Lego-Spiel irgendwie daddelt, für die, die gerade nicht bauen, okay, geschenkt, aber das hat mir irgendwie, das hat mich am besten unterhalten. Ja, eine Frage. War nicht das Beans vs. Mario Maker 1 die Geburtsstunde für Couch an Couch? Ja, ich meine auch sowas im Hinterkopf zu haben, ja. Was man dann grandios versemmelt hat, weil man nicht gecheckt hat, welche Art von Spielen man für Couch an Couch hernehmen nein, sollte? Nein, nein, nein. Es gibt nämlich keine vernünftigen Spiele für Couch an Couch. Bloß nicht. Was sind also, Jump'n'Runs? Was sind Rennspiele? So war das, genau. Was sind Spiele mit abschließbaren Leveln? Frag dich mich, frag die Gaming-Redaktion. Die ist hart am Arbeiten an Dingen, die man nie zu Gesicht bekommt. Nee, aber ich muss sagen, mir gefällt der ganze Mario Maker-Content auch ganz gut. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen übersättigt, aber so, das ist irgendwie, ist Let's Play-Unterhaltung, die ich mir irgendwie gerne anschaue. Neben den Stronghold Crusader Let's Plays, die aktuell im Handy laufen. Ist halt locker. Ja, genau. Ist es immer ist anders, leicht, weil die es Level. Ist einsteigerfreundlich. Ja. Easy to learn, hard to master. Bei fiesen Mario-Leveln zumindest. Hat man auch gestern gesehen, als Mara und. Wer war da noch mit im Hängi? Wirt war gestern relativ lange im Hängi. Wirt? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Die haben auf alle Fälle Mario Maker gespielt und irgendwann muss dann Gregor kommen und ihnen das Level machen, weil ja, es ihm so schwer war. Ich glaube, das waren Mara und Wirt. Ich habe da auch nur einen Teil gesehen, aber ich meine, die beiden hatte ich da mal zusammen drin gesehen. Es war so ein Stachel-Level, wo ganz viele von diesen Stachelteilen waren und ganz viele Wippen. Und irgendwann kam dann Gregor und hat ihnen das Level durchgespielt. So war süß. Ja. So wie wenn der Papa oder große Bruder kommt und du sagst, da mach mal, das ist so schwer. Ja. War. Also ich freue mich auf alle Fälle und ich fand auch die vergangenen Formate. Es gab ja von Nintendo gesponsert diese Mario Maker Challenge und es gab scheinbar auch eine Miimote-Folge, die habe ich aber nicht gesehen. Doch, die Miimote-Folge, die habe ich gesehen. War die gut? Ja, habe ich auch ein Stück, also drei Viertel gesehen. Ja, war schon cool. Ja, also da trifft auch alles zu, was wir eben gesagt haben. Mario Maker bietet sich für sowas halt, oder allgemein Jump'n'Runs bieten sich für sowas perfekt an. Wobei die Miimote-Folge war relativ einseitig. Da haben Gregor und Ilias genau gegen Fabian und Ben gespielt und Gregor und Ilias haben, ich glaube, die ersten 5, 6, 7 Runden alle souverän gewonnen. Ja gut, die haben halt vorher auch die Challenge gespielt, ne? Ja, deswegen war es ja einseitig. Fabi Grani oder Fabian Käufer? Käufer. Ah. Ja, er ist ja auch großer Nintendo-Fan. Ich denke mal, er wird es auch zumindest privat spielen. Ja, das stimmt. Fabi Grani wollte aber gestern, glaube ich, auch noch in die zweite Mario Maker Session, deswegen. Naja. Wir freuen uns, denke ich, alle. Ja. Hat jemand noch Anmerkungen zu Mario Maker? Wann kommt es denn, das Beans Versus? Ich Anfang August. Also das Datum kann ich dir auch gleich sagen, wenn der Blogpost geladen hat. Das möchte ich übrigens, ich beschwere mich ja, dass wir im Blog zu oft loben, aber der Blogpost war sehr informativ und gut erstellt. Welcher? Der vorletzte, RBTV News, Super Mario Maker 2, One-on-One, Tears, Nerd Quiz, 7.19. Obwohl du gerade One-on-One sagst, das haben wir gar nicht auf unserem Sendeplan stehen, wollte ich auch noch. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab's gesehen, also ich fand's wieder cool. Das Thema hat mir auch schon bei der letzten Staffel One-on-One, wenn es zu häufig hintereinander kommt, ist da ein bisschen die Luft raus, aber jetzt mal wieder Neues zu sehen, fand ich gut. Immer. Genau, also den Blogpost kann man ruhig mal aufmachen, da sieht man, was in nächster Zeit noch so geht. Unter anderem kommt bald auch noch am 5.8. eine neue Folge Jugendzimmer, das Beans Versus kommt am 9.8. Okay. Und na gut, wollen wir dann nach Russland? Noch nicht. Verdammt. Ja, gleich. Warum Chat-Duell nicht, Olga? Ist auch bald wieder zu Ende am 12.8. und am 9.9. kommt dann Nerdquiz. Bin mal gespannt, ob es diesmal wieder eine richtige Runde Nerdquiz gibt, also mit Turniersystem und Gewinner. Ja, wurde aber so angekündigt, glaube ich, dass wenn Nerdquiz kommt, dass es wieder nach altem System kommt. Aber das war halt die Ankündigung von letztem. Ich glaube, da ging es eher um Team versus Einzelspieler, oder? Ja, kann auch sein, ja. Naja, wir werden es sehen. Aber also beim letzten Mal wurde gesagt... Normalerweise traditionell die Sommerstaffel ist die, wo sie ohne Ranking spielen. Das war doch, die letzte Staffel war da auch schon ohne Ranking und die war nicht im Sommer. Ja, dann spielen sie jetzt vielleicht wieder mit... Ja, genau, weil nach der letzten Staffel ohne Ranking haben sie ja gesagt, die nächste wird wieder mit Ranking. Deswegen ja, es ist immer abwechselnd, aber bisher war die ohne Ranking immer im Sommer. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon sagen kannst, nach einmal ohne Ranking, dass es abwechselnd ist. Sagen kannst du vieles, weil bisher war es ja schon mehrfach, aber egal. Ich habe einen Flug mit der Air Russia gebucht. Lass uns da mal. Genau, wie wären eure russischen Namen gewesen? Ich weiß nicht, da scheint sehr komplexe Regeln zu geben, die zu erstellen. Hast du dir einen überlegt? Maximowitsch. Oh. Gut, äußerst kreativ. Ja, oder? Mhm. Krass. Ich bin beeindruckt. Luna lief letzte Woche Sonntag, nämlich am, ich muss mal eben zurück, 21.7. Ja, ich glaube, den habe ich letztes Mal schon gemacht. Genau, und es war schön. Mhm. Es war ein Funk Pen and Paper mit den Kirchen. Dabei waren Eva, Hanno, Nils und nicht Budi, sondern Gunnar. Kein Budi. Auch so ein bisschen als Vertreter von Funk dann nochmal zusätzlich mit Steuerung F. Und ja, also ich muss sagen, das hat für mich auf ganzer Linie funktioniert, das Pen and Paper. Ich hab das, sollen wir erstmal die Prämisse vorstellen, bevor wir zur Meinung kommen? Genau, hätte ich jetzt gemacht. Die Prämisse ist quasi die, dass die vier Kandidaten zum Mond fliegen müssen. Nämlich vor den Amerikanern. Das heißt 1969, einen Tag vorher sind die, glaube ich, gestartet oder so. Ja. Wurde, glaube ich, gesagt. Genau. Und das wäre natürlich für die Prestige, für das Ansehen der Sowjetunion damals ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Und denn sie spielen die russische Mannschaft, vielleicht nochmal zum Verständnis. Genau, richtig. Sie spielen also keine Astronauten, sondern Kosmonauten. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. und ja, es gab allerdings einige Kniffe, die diese Mission, die sie hatten, nämlich zum Mond zu fliegen und für die Russen da die Flagge in den Mondstaub schlagen. Für Sowjetunion, nicht Russen. Es ist nicht das Gleiche. Ja, du hast recht. Für die Sowjets da die Flagge in den Mondstaub zu schlagen und ja, genau, zu den Kniffen kann man gleich vielleicht noch ein bisschen was sagen, aber insgesamt, wie hat es euch denn von den Charakteren gefallen, vielleicht erstmal? Fangen wir vielleicht nochmal ganz basic an, wie hieß denn das Raumschiff? Du bist unser Weltraumexperte, Max. Keine Ahnung. Also, ist sie nicht Luna? Nee, das hieß, wie das damals echt hieß. Also die Rakete war die N1-Rakete, das habe ich mir gemerkt. Ah, okay. Aber das Raumschiff selbst hatte auch irgendeinen Namen, den weiß ich jetzt aber nicht mehr. Gut, ja. Dann müssen wir dumm sterben. Ja. Ich habe es nämlich auch vergessen. Ja, Charaktere. Wie fandst du ihn, Stefan? Ja. Wer war denn dein Lieblingscharakter? Boah. Spoilerfrei. Ja, da muss ich jetzt gerade mal überlegen, da wirst du mich jetzt aber auf dem kalten Fuß, oder wie heißt das Sprichwort? Soll ich mal anfangen? Nee, also ich glaube, mein Lieblingscharakter jetzt, kann ich schon sagen, das war, glaube ich, Eva. Sie war so in sich die geschlossenste. Sie hat eine Näherin gespielt, eigentlich aus einfachen Verhältnissen, die dann aber dafür ausgewählt wurde, um eben zu zeigen, hier bei uns in der Sowjetunion kann auch der Kleinste was ganz Großes bewegen. Und ja, ich fand, sie hat die Rolle ziemlich gut und ziemlich stringent gespielt. Ja, stimme ich dir auf voller Linie zu. Würde ich mitgehen. Ja, also Eva... Also Ich finde aber auch, Gunnar hat seine Sache ganz gut gemacht. Ja, er war ein bisschen drüber manchmal, aber das war halt eben auch der Rolle geschuldet. Ja, Nils, muss man sagen, ja, hat Nils gespielt. In einer etwas reduzierteren Fassung und ohne Tierchen, aber Nils. Mhm. Also hat mir auch besser gefallen als sonst, war nicht ganz so stark überzeichnet, unrealistisch. Kann dann mit seinem Regenwurm mit Powerarm schlag mich tot. Aber das lag auch, glaube ich, unter anderem daran, dass Hauke sich nicht mehr so hat beschwatzen lassen wie sonst. Ja. Sondern wirklich mal eisern bei seiner Linie geblieben ist. Ja, und Hanno war noch dabei, seinen Charakter fand ich ein bisschen platt, aber das hat sich ja dann auch blass. Blass beides. Und platt, ja. Das ja. Hat sich ja dann zum Ende hin auch gezeigt, warum. Also da war der Hintergrund, also der wirkliche Hintergrund, worauf wir ja gleich schon mal eingehen werden wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen hinderlich, um da mehr Tiefe reinzubekommen in den Charakter. Och. Ja, also war auch okay, würde ich sagen. Ja, generell. Sollen wir dann nochmal den Gesamteindruck? Max, fang mal an. Du hast ja gesagt, dir hat sehr gut gefallen. Rundum positiv. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesen Missionskarten gehabt, die Hauke verteilt hat an die Spieler. Weil ich glaube, wenn das, was auf der Karte steht, jetzt grundlegend dem widersprochen hätten, was auf den, also was die Charaktere sich vorher überlegt hätten, hätte das zu Problemen führen können. So war es hat aber dann. So war es ja bei Nils, ja, da hatten sie ja dann getauscht. Genau, richtig. Ja. Es war aber insgesamt eigentlich für so einen One-Shot eine gute Idee, sowas zu machen, finde ich. Man hätte es ihnen vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo es angekündigt wurde, direkt geben können, dann hätten sie den Charakter direkt, aber es hat ja dann gepasst. Also du meinst ja, im Vorfeld genau. Schon sagen, okay, dein Charakter hat in Wahrheit dieses und jenes Ziel. Ja, also dann wäre halt diese Gefahr eliminiert gewesen, aber ja, Hauke stimmt. Hatte ja auch ein Backup. Ja. Genau, und Hannos Ziel war ja dann was er sich selbst ausgedacht hat, quasi. Ja. Moment, Biene? Du wolltest was sagen? Ich wollte sagen, wir sind noch nicht im Spoiler-Teil. Ich wollte erst mal Gesamteindruck machen. Ach so, ja. Nö, aber insgesamt, das Set war auch wieder schön. Ja, ziemlich tolle Location dort in Leipzig. So ein bisschen, ja, wirkte so ein bisschen, wer von euch Tschernobyl gesehen hat, wirkte so ein bisschen wie der Steuerraum. Haben nur diese fliesenartigen Kacheln an der Wand gefehlt, also eigentlich. Aber ich habe auch schon ein Atomkraftwerk tatsächlich von innen gesehen, auch die westlichen Atomkraftwerke sehen so aus. Ah, okay. interessant. Es sind so Infos, die man einfach im Vorbeigehen droppt. Wo warst du denn unterwegs, Stefan? Ich habe mal eine Zeit lang im Biblis im Kernkraftwerk gearbeitet sogar. Oh. Jetzt kommt's raus. Das habe ich euch schon mal erzählt. Das erklärt dein strahlendes Aussehen. Ja, genau. Ihr wusstet das sogar, aber ihr hört mir ja nie zu. Was wir wussten? Ich wusste das. Doch, also ich hab euch das auf jeden Fall schon mal erzählt. Da war ich noch nicht beim Beanstalk. Meine schon, ist ja auch egal. Jetzt wissen wir es. Ja. Eine wir vergessen es bis zum nächsten Weltraumabenteuer wieder. Aber du hast recht mit dieser Kernkraftwerk-Optik, das haut schon hin. Ich muss ja sagen, ich war etwas verwirrt, weil Hauke immer gesagt hat, das ist eine ganz tolle Location. Gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, ja, alles, was ihr hier seht an Inventar, das haben wir quasi dekoriert und aufgebaut und mitgebracht. Und er hat auch war ich so ein bisschen verwirrt, was man jetzt von der Location überhaupt sieht, außer dem Boden. Und er hat auch konstant den Namen vergessen oder verwechselt. Ja, der da war, Stefan? Ja. Alte Schaltwarte? Ich auch. Ah ja, irgendwie so. Ich glaube, das ist sogar richtig. Ja. Doch, das war so. Er hat doch danach immer gesagt, in der Schwarte. Muss die alte Schaltwarte genau gewesen sein. Ja. Ja, ich fand es auch sehr gut. Was mir persönlich nicht so viel gegeben hat, da würde ich bei dir nochmal gerne nachfragen, Max, sind diese Animationen immer, was jetzt gerade, welcher Teil der Rakete gerade wie abgesprengt wird und wo Schub gegeben wird. das hat mir persönlich einfach, ich habe nicht so viel Ahnung von Raketen, das war halt für mich eine Animation, aber was da jetzt genau passiert, hat dir das, ja, also hat das beigetragen zur Immersion für dich? Weder positiv noch negativ. Ich habe das halt wahrgenommen, dass das gerade passiert, und da waren dann aber eher Momente, diese Überblenden, wo ich dann gesagt habe, okay, ich guck mal gerade aufs Handy oder so. Ich hab's jetzt, ja, nicht, weil das waren ja tatsächlich, hat tatsächlich mit dem korrespondiert, was in der Story gerade gemacht wurde. Ja, es war okay, es sah alles solider aus. Wenn wir aber bei Einspielern oder bei Animationen sind, was ich sehr, sehr stark loben muss, ist der Einführungstrailer gewesen. Quasi die Situation, die beschrieben wurde mit, wir wollen The Space Race quasi nochmal kurz zusammengefasst, dann auch die berühmte Rede von JFK dann mit dem, vor dem Ende dieses Jahrzehnts werden wir einen Man on the Moon bringen, und das hat so irgendwie ganz gut diesen Flair, der glaube ich damals herrschte, ganz gut eingefangen. Generell, also zeitlich, historisch gesehen, war das alles schon sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Mm. Stefan, möchtest du noch was zu deinem Gesamteindruck sagen, bevor wir auf die Geschichte eingehen? Ich kann noch kurz erwähnen, dass ich fand, dass Gunnar da sehr, sehr gut reingepasst hat. Er hat ja vorher schon bei Animal Squad mitgespielt, also war jetzt auch schon Rollenspiel erfahren ein bisschen, auch wenn das natürlich ganz anders aufgezogen ist wie jetzt dieses Funk Pen and Paper, aber er hat die Gruppe gut ergänzt und ein bisschen eine andere Farbe reingebracht, wie es im Vergleich zu im Vergleich zu Buddy sonst immer, also aber auch im Vergleich zu den anderen, also er ist jetzt niemand, der so die ganze Zeit Witze macht wie Nils oder er ist so ein ruhiger Typ wie Hanno oder Eva, sondern er hat eben seinen eigenen Stil und hat aber gut zueinander gepasst. Also die vier haben sich sehr gut ergänzt, meiner Meinung nach. Ja, dann lasst uns doch mal zum storyrelevanten Teil kommen. Achtung, ja. Spoiler! Genau. Wir setzen wichtig auch eine Zeitmarke jetzt mal hier an der Stelle, damit die Leute das dann überspringen können, wenn sie es noch nicht gesehen haben, was ich dringend anraten würde. Es war ein sehr schönes Pen and Paper. Ich fasse mal die Geschichte kurz zusammen. Wie gesagt, wir haben vier potenzielle Kandidaten für die Weltmission der Sowjetunion, die dann nochmal kurz getestet werden in dieser Intro- Sequenz durchläuft jede Person einen kurzen Test, der, wie wir im Was-wäre-wenn erfahren, sehr stark vorgeskriptet war. Und dann steigen sie ein und versuchen eben erst einmal die Erde zu umrunden und fliegen dann zum Mond. Während der Reise müssen sie mehrere technische Dinge überprüfen und so weiter und so fort. Eine wichtige Mechanik, die neu war bei diesem Abenteuer, war das Voting-System für die Zuschauer, das auch vor den Beteiligten geheim gehalten wurde. Und zwar gab es die Möglichkeit für das Publikum, für die Zuschauer, das Kontrollzentrum quasi zu spielen. Das heißt, per Votes wurde dann entschieden, was den Spielern mitgeteilt wird. Zum Beispiel: Eure Tankanzeige funktioniert nicht richtig. Sollen wir denen das mitteilen oder nicht? Und da gab es eine Systematik, dass die Antworten unterteilt wurden, wie gut sie dem Regime gefallen würden. Zielsetzung des Regimes, so schnell wie möglich auf den Mond zu kommen, koste es, was es wolle. Und wenn man eben, also wenn der Chat gemeinschaftlich so gestimmt hat, das dem Regime nicht gefallen hat, gab es eine Misstrauensskala. Man kennt diese 100%-Skalen und jedes Mal, wenn man regimekonform abgestimmt hat, insgesamt als Chat, geht die Misstrauensskala wieder zurück. Und das wird dann aufaddiert, sodass es schwerer wird, eine Antwort zu wählen, die dem Regime nicht gefällt. Also wenn man 10% Misstrauen aufgebaut hat, hat die Antwort, die dem Regime gefällt, von vornherein 10% mehr Votes. Ja. So oder so ähnlich. Hauke hat das immer etwas konfus erklärt, aber im Prinzip so oder so ähnlich. Es war ein bisschen kompliziert, aber es war sehr interessant, vor allen Dingen dadurch, dass es sehr viele Votes gab und die Votes liefen sehr selbstständig ab, weil sie nach dem ersten auch nicht mehr angekündigt wurden, weil die Spieler ja auch nicht wissen sollten, was da vor sich geht. Mhm. Ziel des Ganzen war eben dieses Misstrauen, Hinterfragen. Ich habe es zwischenzeitlich auch das Fake News Panel Paper genannt, weil so ein bisschen darum ging, eben zu hinterfragen, was für Informationen bekomme ich eigentlich, sind die wahr, sind die nicht wahr, genau. Es war eine sehr interessante Dynamik. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob es wirklich so funktioniert hat, wie es Hauke sich vorgestellt hat, aber ich finde, selbst wenn es nicht so zu diesem moralischen Konflikt in der Form kam, hat es sehr gut funktioniert. Ja, im Sinne von Interagieren und emotionaler Einbindung. Jetzt mal diesem, also wegen dieser Misstrauensgeschichte und dass die Spieler nicht wissen sollten, dass die Zuschauer quasi das Kontrollzentrum spielen, war es ja zwingend erforderlich, dass die Votes geheim sind, aber allgemein finde ich so für die Pen and Paper fände ich es immer ganz cool, wenn die Spieler nicht mitbekommen, wenn irgendwas gewotet wird. Also das fände ich auch für die anderen Hauke Pen and Paper ganz cool, die Idee. Ganz unabhängig. Nachteil daran, ja? Ist, dass man gut aufpassen muss, wann gewotet wird. Ja, klar. Wie man das noch verbessern könnte, wäre, wenn man für die Zuschauer einfach einen Sound wie bei Chatduell einbindet, wenn ein Vote stimmt. eingeblendet wird. Das stimmt. Weil dann muss ich nicht ständig auf den Bildschirm gucken und schauen, ob da vielleicht ein Vote ist oder nicht. Das wäre noch so eine Verbesserungsmöglichkeit in dem Bereich. Also storytechnisch kommen sie dann irgendwann am Mond an, mal in der Kurzfassung, und Hanno und sagt Eva? Wie heißt sie? Eva, genau. Geh nach unten, landen, stellt sich heraus, Achtung, Spoiler, Plot-Twist. Hanno spielt einen amerikanischen Spion-Agenten, der die Mission unterwandern sollte. Was tatsächlich ein sehr grandioser Plot-Twist meiner Meinung nach war, weil ich es überhaupt nicht habe kommen sehen. Wobei mir war schon relativ klar, wie gesagt wurde, dass jeder Spieler noch ein geheimes Ziel hat, dass mindestens ein Spieler ein Spion sein dürfte. Also das fand ich vorhersehbar. Ja, im Nachhinein. Ich war vielleicht auch abgelenkt von den ganzen Erklärungen, wie das jetzt mit dem Misstrauensvotum funktioniert, okay. Dass diese Zettel auch schon vergessen hatte, also was heißt vergessen, aber nicht so groß drüber nachgedacht habe jetzt. Aber ich fand es einen ganz guten Plot-Twist. Er hat dann die amerikanische Hymne angestimmt. Ja. Wurde dann in der letzten Sekunde aber noch von Eva erschossen. Erstochen, oder? Erschossen? Ja, erstochen. Mit einer Spritze. Ja. Und zurückgelassen. Genau, also er wurde ja nicht erstochen. Also ja, okay. Er ist dann gestorben, weil er wahrscheinlich irgendwann wahrscheinlich ihm die Luft ausgegangen ist, aber. Ja, also er wurde mit einer Betäubungsspritze Eva hat er reingerammt bekommen und wurde dann zurückgelassen. Genau. Ja, das war eine Variante, wo Hauke überhaupt nicht mitgerechnet hatte, wie man auch dem Was wäre, wenn entnehmen kann. Ich habe es mir nämlich schon gedacht, dass der eigentliche Konflikt, den er aufbauen wollte, deswegen auch, das war relativ offensichtlich, weil die erste Info halt war, ja, der Treibstoff, das funktioniert nicht richtig, dass die eigentliche Entscheidung sein wird, wollen wir auf dem Mond oder wollen wir wieder zurück nach Hause kommen? So, entweder wir opfern unser Leben für die Mondlandung oder... Ja, und es gab ja auch die Möglichkeit, dass die beiden, die in der Umlaufbahn zurückgeblieben sind, eben die beiden... Oder lassen wir wen zurück, Die beiden anderen zurücklassen und auf eigene Faust zurückfliegen. Dann hätten sie es nämlich auch geschafft. Ja. Genau, so kam es dann im Endeffekt nicht. Ich fand das Ende aber auch gut. Ich fand es nur leider ein bisschen schnell zum Ende hin. aber ja, aber ich fand es insgesamt gut und auch vom Pacing tatsächlich besser als Tears gestern, da kommen wir aber auch nochmal drauf. Ja, das war jetzt die Storyline grob zusammengefasst. Ich muss mal gerade verständnismäßig fragen, also entweder habe ich es falsch verstanden oder ich fand es irgendwie unlogisch, eins von beiden. Am Ende wurden ja gesagt von den Russen, von den Sowjets, wir halten das geheim. Weil auf dem Bild war ja dann der Körper zu sehen. Mhm. Oder sie halten es nicht geheim. Es wurde halt gesagt, die Amerikaner landen. Sie landen aus Plotgründen genau an der Stelle. Ja. Und finden dann eine Leiche auf dem Mond. Und die Sowjets streiten dann ab, dass sie das tatsächlich waren, sondern behaupten, das wäre eine Schmierkampagne der USA, weil das eben schambehaftet ist. Ich finde auch nicht, dass es unbedingt Sinn macht, Haukes Begründung, warum er es so gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass im Kalten Krieg ein toter Spion große Schande gewesen wäre, aber innerhalb des Kontexts der Geschichte, wie sie aufgespannt wurde, da wurde ja auch schon vorher so Verhaltensweisen erwähnt, deswegen, also so, dass es wichtig ist, dass man sich nicht blamiert, so Sachen. Hm. Genau, aber also das fand ich am Ende nicht so ganz sinnvoll begründet, muss ich sagen, weil den Heldentod da noch auszuschlachten, das wäre ja eigentlich für Propagandazwecke gar nicht so schlecht gewesen. Nur halt, die Begründung war ja, glaube ich, von Hauke, dass es hätte Krieg bedeuten können, oder so. Das fand ich irgendwie nicht so ganz plausibel, aber war dann am Ende doch irgendwie okay, weil wir wollen ja auch die Geschichte, so wie wir sie hatten, die Geschichtsschreibung ja auch ein Stück weit so belassen, denke ich. Also das ist ja, also ich muss sagen, der letzte Abschnitt hatte auch so ein bisschen Probleme, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wegen dieser getrennten Kommunikation. Also an und für sich ist ja schon ganz schön, dass sie separat kommunizieren konnten, aber dieses ganze Zettelchen, Täfelchen-Geschreibe hat dann doch den Flow etwas behindert. Vor allen Dingen war Hauke irgendwann total überfordert mit seinem Täfelchen. Stimmt, da gab's eine Stelle, wo er wirklich sehr lange abwesend war, wo die anderen vier da auch überbrücken mussten, was ein bisschen komisch rüberkam. Ja, das Problem ist, dass sie beim Überbrücken ja nochmal das geändert haben, was er aufschreiben musste. Mhm. Ja, weil da wollte Hauke eigentlich darauf hinaus, dass die im Orbit des Mondes entscheiden müssen, ob sie bleiben oder ob sie gehen. Das hat er dann ja aber verworfen zugunsten des anderen Plot-Twists. Ja, genau. So, also insgesamt, ja. Ja, nee, das war dann die Stelle, wo sie praktisch in zwei Teams getrennt waren. Da wurde es dann, ein bisschen kompliziert. Da wurde es dann ein bisschen komplizierter. Ja. Das ist aber bei so Pen Paper, wenn dann so eine Gruppe zweigeteilt wird, wahrscheinlich immer so, gerade wenn die eine Gruppe nicht mitbekommen soll, was die andere gerade macht. Ja, ich meine, wenn du es parallel spielst schon, wenn du sie jetzt, die Hälfte verlässt den Raum, die andere Hälfte spielt währenddessen. Das wäre dann noch aufwendiger geworden. Aber es wäre ja nicht gegangen. Ja, ja, es wäre halt nicht gegangen. Was heißt auffällig? Die wussten ja, dass sie sich nicht hören. Dass Nein, die Kommunikations- aufwendiger, nicht auffälliger. Aufwendiger. Ach so, aufwendiger, okay. Ja. Wie fandest du den Plot-Twist, Max? Du hast noch nichts dazu gesagt. Den Hanno-Twist? Ja. Sehr gut. Fand ich cool. Also ich hatte ja auch jemand, ich glaube, Stefan, du hast eben auch schon gesagt, dass ein Spion, ein Verräter, ein Agent dabei ist, war irgendwie absehbar. Also spätestens als die Zettel verteilt wurden. Aber wie es sich dann ausgespielt hat am Ende und wie es gelöst wurde und Eva, die dann im Prinzip die unbekannte Heldin für immer ist, fand ich schon cool. Also hat sehr gut für mich funktioniert. Und ja, man muss fairerweise sagen, es waren ja zwei Agenten. Ja, stimmt, aber also für den Twist waren ja nur die beiden unten relevant. Wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, wer welchen Auftrag hatte. Oh ja, das ist im Was wäre wenn auch etwas chaotisch gewesen, weil Hauke noch etwas durcheinander war. Ja. Gut. Ja, also Eva hatte, glaube ich, als Plot-Twist, dass sie unbedingt auf den Mond will als Erste. Genau, also genau. Sie war sie musste in die wirkliche Landekapsel dann mit rein, war ihr Auftrag. Genau. Genau, Hanno war US-Agent, der die Mission sabotieren sollte. Mhm. Oder im Zweifelsfall dann eben doch noch als Erster auf dem Mond sein sollte. Ja, bei ja, eben beides. Damit er das Ganze richtig sabotieren kann, indem er eben als Erster da auf dem Mond rumspaziert. Nee, so wie ich das verstanden hatte, hätte es auch gereicht, wenn er die Rakete untüchtig macht und alle sterben. Ach so, ja, okay, gut, das wäre natürlich auch gegangen, ja. Bei Gunnar war es, glaube ich, nur, dass er irgendwie der ganzen Technik nicht traut. Und genau, er traut der Angst, Technik Angst davor nicht, hat, dass irgendwas passiert. Genau, und bei Nils war, ich glaube, bei ihm war bedingungsloser Erfolg oder irgend sowas. Also, oder? Also er musste doch irgendwie es schaffen, egal was dabei passiert. Also auch wenn sie dabei draufgehen. Da, ja, ich glaube sowas oder? In der Art. Also was, bei Nils bin ich ganz, ja? Die ursprüngliche, die er hatte, war ja, er hat Zwillinge und er will unbedingt nach Hause zurück. Genau, genau, die wurde ja getauscht. Die ging ja dann nicht, weil die nicht zum Charakter gepasst hat. Ja. Aber die tatsächliche, ja, das war irgendwie, er will unbedingt, dass die Mission ein Erfolg wird, irgendwie so. Nee, Moment, sind wir bescheuert? Seine Mission war doch, dass er KGB-Agent ist und sicherstellen soll. Ja, eben. Das ist eben genau. Unter allen Umständen funktioniert. Ja. Ja. Genau. Auch wenn die Hälfte dabei wenn alle dabei sterben, hätte er, glaube ich, trotzdem auf jeden Fall gesagt, wir müssen da landen. Oder? Ja, würde ich davon ausgehen. Ja, gut, wenn sie vorher sterben, ist schlecht, aber. Ja. Ja. Ja, also da haben sich auch. Also ich fand es ganz cool mit diesen kleinen eigenen Agendas. Jetzt ist auch nicht unbedingt was für jedes Pen and Paper, aber Max, wie du vorhin gesagt hast, für so einen One-Shot, der in ein paar Stunden fertig ist, da passt es schon, da bringt es auch ein bisschen Würze rein. Genau, bei einem One-Shot in Ordnung, bei einer längeren Kampagne nee, weil eigentlich willst du ja, dass deine Spieler ein Team bilden. Ja. Ach, da es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe ja auch schon mal beim Pen and Paper mitgemacht, wo wir das hatten, da fand ich es eigentlich ganz cool, obwohl es eine längere Mission war. Es waren halt keine vorher zugewiesenen, sondern selbst ausgedachte Geheimnisse. Insofern hat es dann ganz gut gepasst. Aber es hat schon für einige spannende oder lustige Momente gesorgt. Wobei es jetzt das Teambilden mit Ausnahme von Hanno auch nicht unbedingt ausschließt. Also gerade Eva und Nils, die konnten ihre Ziele ja wunderbar miteinander verbinden. Ja, stimmt. Ja, aber normalerweise. Also ich bin eigentlich ein Fan von so Geheimnissen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, Geheimnisse sind cool, nur wie gesagt, in einer längeren Kampagne willst du eigentlich nicht, dass deine Spieler grundlegend gegeneinander arbeiten. Ja, das passiert ja nur, wenn die Story-Missionsgeheimnisse sind, die vom Spielleiter vorgegeben werden, aber wenn das selbst überlegte sind. Ja, geht schon. Ja. So nee, im Sinne gut. Dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, dann passt das eigentlich ganz gut. Genau. Gibt es noch was wir zu Luna sagen wollen? Nö, es wurde, glaube ich, schon gesagt, dass das nächste Funk-Pen-Paper auch schon geplant ist irgendwann. Also da diese Reihe, sage ich mal, geht auch weiter. Wobei natürlich noch nicht auf. Ja, ich glaube, den Kirchen geht sobald das Geld nicht aus für Pen-Paper. Wobei jetzt. Ja, haben noch ihre Goldschätze im Vatikan. Ah, den Kirchenbezug habe ich jetzt bei dem Pen-Paper irgendwie überhaupt nicht gesehen. Naja, weil der eigentliche Twist nicht ausgespielt wurde, aber es ist ja schon eine große moralische Entscheidung, ist der Erfolg mir wichtiger als das Leben von anderen schon, Menschen? Ja, schon, aber bei den anderen hatten ja... Oder ist mir mein Überleben wichtiger als das von den anderen? Ja, aber bei den vorherigen Funk-Pen-Papern hat ja die Kirche mal eine mehr oder weniger wichtige Rolle gespielt, aber hier überhaupt nicht. Also ja, das habe ich jetzt gemeint. Und vorher wurden, glaube ich, auch immer so grob Themen vorgegeben. So, also das Thema heute ist Moral oder so. Ich fand's aber gut, das muss man erwähnen. In den vergangenen Pen und Papern waren das ab und zu mal so mit der Holzhammer-Methode. Ja. So, der Chat muss jetzt entscheiden, ob sie hingerichtet werden. Vote. Ja. Stimmt. Und das gab es diesmal nicht. Das war diesmal nicht der Fall, das war sehr gut. Mhm. Stimme ich dir zu. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt an dem Abenteuer, weil das in dem. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, bei Wurst Waldemar war es nicht so krass, aber bei den Pest. Ding und bei dem anderen, was war das, 1648, war schon relativ holzhammerig noch. Ja. Ja, da wurden halt am Ende, wie du sagst, dann krampfhaft diese moralische Entscheidung irgendwie abverlangt. Ja, und diesmal hattest du es halt auch schon ein bisschen integriert, weil die andere Komponente ist natürlich Regimetreue, ne? Mhm. Über die Funktion beim Chat. Also fand ich ganz gut gelöst. Ja, fand ich auch okay. Ist meiner Meinung nach ein Fortschritt, eine Weiterentwicklung für Hauke und das Storytelling bei Funk, Pen und Papern gewesen in der Form. Gut, dann sind wir mit dem Funk, Pen und Paper durch. Oder hat von euch schon noch jemand was zu sagen? Nee. Kommen wir dann kommen wir mal zu dem Hauseigenen. Ja. Ja. Genau. Ich klicke mich dann an der Stelle mal aus. Viel Spaß. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Es lief erst gestern Abend. Ich war gestern Abend nicht zu Hause. Deswegen. Ja. Ja. Du hättest heute Morgen um 6, das wäre vor der Aufnahme fertig gewesen. Stimmt. Ist das VOD schon online? Ah, ne, ich hätte jetzt zurückspulen können. Ja. Nee, das wurde auch heute Morgen um 6 wiederholt. Du kannst jetzt noch zurückspulen. Ah. Ja, sorry. Mein Feedback dann das nächste Mal, wenn beide Teile liefen. Wahrscheinlich. Keine Leidenschaft für den Dienst. Nee, no passion. Nee, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nein, ich höre natürlich weiter zu. Wenn es was gibt, wo ich was sagen will, dann ja. Ja. Gut. Fangen wir mal an, Stefan. Grundlegendes Setting. Das Pen & Paper ist dieses Matthias-Punk. Ja. Grundlegendes Setting, Apokalypse, semi-etablierte Gesellschaft in Form von Stimmen. Genau. Ist wieder diese Tierswelt, bloß 40 Jahre später? Ja. Übrigens, erste Lüge, es ist das erste postapokalyptische Tears Pen and Paper. Achtung, Spoiler. Das erste postapokalyptische Tears Pen and Paper war Beards. Aber das ist ja dann postapokalyptisch. Aber es ist postapokalyptisch. Ja. Stimmt. Ja. Genau, also das war so die Prämisse 40 Jahre später. Wie wir uns erinnern, Etienne Gardet und Simon Kretschmer haben den Ausbruch nicht effizient verhindert. Mhm. Auf Good Times Island. Ja. Deshalb kam es ja überhaupt erst zu... eigentlich, nee, lassen wir das mit dieser ganzen Origin-Storyline, das wird... Ja, das wird zu kompliziert. Bleiben wir bei dem, was war. Die vier haben Brüder gespielt. Scheinbar adoptierte Brüder, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie sie geredet haben, schon. Weil einer war Russe und der andere war kleinwüchsig, also... Ne. Ja, das hat nicht so ganz zusammengepasst für echte Brüder. Ja, also die wurden von einem Mann großgezogen und waren ein Wrestling... Team. Mhm. Ja. Und so. Ja, die Welt war so relativ stark an Mad Max angelehnt. Ja, ne, habe ich auch gedacht. Ja, auch mit dieser Kuppel, wo sie dann im Laufe des Abenteuers reingekommen sind und so, das war schon die Mad Max-Welt. Ich habe noch eine inhaltliche Nachfrage. Es gab einen Thunderdome. Ja, doch, schon relativ direkt. Ah. Okay, dann muss ich es auf jeden Fall noch gucken. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe noch eine Nachfrage zum Pen und Paper vorher, weil das gestern beim Schauen aufkam, die Frage. Was war nochmal das finale Schicksal von Svea? Unbekannt. Die ist finito, ne? Nee, sie ist verschwunden. Nee, sie ist verschwunden. Ich glaube, ihr Tod war nicht bestätigt. Es war irgendwie naheliegend, dass es nicht überlebt, aber nicht bestätigt. So. Aber ich dachte, die wurde erschossen. Erinnere ich mich falsch? Haben die nicht erschossen? K- könnte es sein, aber wenn, dann war es trotzdem nicht klar, ob sie wirklich tot ist oder nur angeschossen oder wie auch immer. Also ich meine, da gibt's. Wer hätte den retten sollen, Pavian Döhler? Da war da nicht noch, dieser Wissenschaftler dabei, irgendeiner. Aber den haben sie doch getötet. Dann war der tot und Svea nicht. Also, wie gesagt, man merkt es auch, ich erinnere mich auch nicht hundertprozentig. Ich schreibe im Forum nochmal damit, wie das jetzt genau war. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ja. Ich hatte gehofft, ihr wisst das noch. Ich wusste nämlich auch nicht mehr genau. Ja, also auf alle Fälle unter unbestimmten Umständen wurden die vier Herrschaften gefangen genommen und waren in Käfigen. Ja, das und war fast wieder da die klassische Tierseröffnung, dass die vier Gefangenen irgendwo aufwachen. Ist aber generell eine klassische Eröffnung, weil das begründet, warum der Charakter keine Items hat und relativ schwach ist. Ja, genau, und wie so eine Gruppe auch zusammenfindet. Gut, jetzt in dem Fall waren es sowieso Brüder, aber Die haben schon ein bisschen früher zusammengefunden. Ich nehme aber auch an, dass das eine Vorgabe von Hauke war. Ja, klar. Dass sie verwandt sein müssen. Weil es hat sich so angehört, als hätten sie sich das zusammen überlegt. Gut, erstmal allgemeines Zwischenfazit und dann kommen wir weiter zur Storyentwicklung. Wie fandest du denn gestern Abend, Stefan? Ja, also allgemein, ich fand es ganz gut. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan der Tierswelt und ich finde auch allgemein, dass die sich ein bisschen abgenutzt hat mittlerweile. Ich würde da lieber wieder Mountain Manor oder was ganz Neues sehen. Aber dafür war es schon okay, auch wenn es gerade zu Beginn gestern sehr, sehr lang gestreckt war, wo quasi nichts passiert ist. Das hat ja auch Hauke und er angemerkt. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. Also ich gehe teilweise mit. Ich mag ja Tiers 1 vor, also das normale Tiers 1 bis 5 sehr gerne. Ich würde aber so weit mitgehen, dass es sich ein bisschen selber überholt hat und dieses Mal wurde es auch sehr schmucklos irgendwie angekündigt. Da wurde auch nicht groß Hype aufgebaut, sondern läuft. Ja. Liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt innerhalb von 3 Wochen 3 Pen and Paper kommen. Ja, aber das, was am größten gefühlt angekündigt wurde an diesem Pen and Paper, war, dass man Merch dazu kaufen kann, nämlich das Regelwerk. Ja, okay. So. Abgesehen davon, dass es dazu kein anderes Merch gibt, was ich auch schade finde. Wie, zu was gibt es kein anderes Merch? Ja, normalerweise gab es zu Tiers auch immer T-Shirts. Ach so, du meinst zu Tiers jetzt, ja. Ja, ja. Also, ich war jetzt nicht so gehypt, sagen wir es mal so. Ich finde auch das Setting, also dieses Mad Max-Setting, das gibt mir jetzt persönlich nicht so viel. Vom Aufbau her, das war das Abenteuer ein klassischer Adventure-Quest. Du kommst weiter, wenn du mir diese 3 Sachen von diesen 3 Standorten besorgst. Ja, wobei das ja auch erst relativ spät gestern kam. Ja, wie gesagt, ich fand die Einleitung viel, viel zu lang. Ja, war sie auch. Also ich fand's okay, ich fand's vom Timing her sehr off, sehr daneben. Also es hat sich sehr gezogen, es ist gefühlt gar nichts passiert. Was ich ja generell immer kritisiere an diesen 3 Stunden Pen and Paper, weil halt keine vernünftige Storyline zusammenkommt, auch wenn das so Two-Shots sind. Vor allem, weil früher so eine Quest, das war ungefähr die Storyline bei Tiers 3 oder 4, da sollten sie auch 3 unterschiedliche Sachen besorgen oder so. Und da war das halt ein Abend. Es war rund. Und gestern Abend, das war vom Tempo her halt wirklich nicht so gut gestaltet. Und gefühlt auch von der ganzen Welt, von den Charakteren, hatte das nicht so viel Leben wie Das ist mir jetzt so konkret noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, so die Hauke-Charaktere haben so ein bisschen gefehlt. Er hatte zwar seine Charaktere gespielt, aber irgendwie, die waren nicht so ikonisch. Die waren sehr blass und die Welt war sehr unbelebt. Das stimmt. Also war so, ja, und dann fahrt ihr jetzt halt mit dem Auto und dann seid ihr jetzt halt da und da ist halt so ein Turm, ja. Ja. Also so dieses atmosphärische Umgebung beschreiben und Charaktere gut einführen, war auch nicht hundertprozentig gegeben, so wie ich es ja sehr gern mag. Das ist ja für mich ein wichtiger Aspekt bei den Hauke Pen & Papern. So diese Einführung, Einstieg in die Welt, aber sie hat sich verhältnismäßig leer angefühlt. Also jetzt nicht mal absichtlich leer, weil postapokalyptisch, sondern einfach nicht ausgestaltet. Ja. Insgesamt war es okay. Ich würde jetzt nochmal den zweiten Teil abwarten wollen. Und damit, wenn du nichts mehr sagen willst, oder ja gut, nö, Max so, kann zum Allgemeinen schlecht was sagen. Hab ich auch nichts mehr. Gehen wir mal zum Story-Teil, wobei da jetzt nicht so viel Spoiler dabei ist, gefühlt. Ja. Ja. Möchtest du kurz die Story zusammenfassen, Stefan? Mir wäre es fast lieber, wenn du die Story zusammenfasst. Ich bin da nicht so gut drin. Gut. Also, die vier Herrschaften waren in Käfigen, gefangen von Mother und den Kids of Chaos. Heißt ja. Die Gang, Clique, Stamm oder Children of Chaos. Und das ist eben die Anführerin, diese Mother. Ja. Ja. Und gleich mal Spoiler-Teil, das ist fast naheliegend, dass das wer ist. Ja, das, die darum. Vermutung kann ich auf. Ja, auch das, auf. Ja, deswegen hat man das Thema Svea vorhin kurz. Genau. Also, sie sind auf alle Fälle gefangen, weil sie in deren Gebiet gekommen sind und die sind scheinbar nicht so zu Scherzen aufgelegt. Das war so ein bisschen dann diese Szene, als sie tatsächlich zu ihr gebracht wurden, was auch erst nach anderthalb Stunden ist. In der ersten Stunde versuchen sie nur erfolglos aus diesen Käfigen rauszukommen. Es war sehr kaugummimäßig. Hatte sowas so ein bisschen so von Hunger Games oder so, fand ich. So, dass sie vor der Masse sind und dann müssen sie ein Gedicht vortragen. Und dann kommt eben, ja, ihr bekommt eure Freiheit, wenn ihr die drei Gegenstände von den drei anderen Stämmen uns bringt. Waren es nicht vier? Wo, ich glaube, es sind drei. Ich weiß es. Also ich glaube, es sind drei. Naja. Ist ja, wie dem auch sei, x Gegenstände ja. Von x anderen Stämmen. Und zu dem Zeitpunkt sagte Hauke, was er in der Regel nicht so direkt macht. Jetzt beeilt euch mal. Wir ja. Sind weit hinten in der Zeit. Also jetzt nicht in dem Wortlaut, aber sinngemäß hat er gesagt, ihr müsst euch jetzt mal beeilen. Ihr müsst jetzt mal schneller spielen. Was schade ist und was auch damit zu tun hat, dass diese Pen and Paper jetzt nur noch 3 Stunden gehen. Ja, also oder das verstehe ich auch überhaupt nicht, die Entscheidung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, was das soll. Die Busse fahren. Ach, keine ja. Ahnung. Nee, ich finde es doof. Es ist, weil vorher hat man ja zum Beispiel bei Endgegner und bei der Stille Wörtchen gesagt, wir machen Formate so lange, wie sie sich tragen, beziehungsweise so lange, wie es inhaltlich für das Format gut ist. Für ja. Pen und Paper wäre es inhaltlich besser, wenn es länger ginge. Aber gut, ja. Das scheint man von Seiten des Senders nicht zu wollen. Da oder leiden halt insbesondere die Tiers-Abenteuer drunter, weil die doch eine relativ reiche Welt haben. So ein London des 19. Jahrhunderts wie bei Moreton Manor muss man nicht so groß einführen und auch nicht so groß ausgestalten. Ja. Oder es, Hauke hätte halt den Anfang kürzen müssen. Ich meine, das war ja auch seine Entscheidung, dass dann immer und immer wieder Gegner kommen und sie nicht ausbrechen können und so weiter und so weiter. Das ja, ganz, das Hauke Ganze hätte kann auch es halt nicht groß abändern, weil das Regelwerk ist halt schon geschrieben und gedruckt. Ja, ne? Aber ja, nee, dann hätte er sich aber Gedanken machen müssen, wenn er weiß, dass da nur 3 Stunden oder 3,5 Stunden, wie viel es jetzt im Endeffekt waren. Nee, 3 waren es, glaube ich. Ja, es sind halt nicht genug Stunden, um vernünftiges ja. Pen und Paper aufzubauen, meiner Meinung nach. Ja. Und ich finde, das merkt man der Reihe auch an und wären die Abenteuer länger, wären sie auch besser qualitativ. So. Das sage ich ja aber jedes Mal, deswegen will ich es jetzt auch gar nicht weiter auf. Gut. Also, nachdem sie dann dieses Gedicht vorgetragen haben, gehen sie zu den Holies, was scheinbar ein Konglomerat aller möglichen Religionen ist. Ja, zwischendrin hatten sie noch ein kurzes Treffen mit einem... Und sollen da die Bibel quasi klauen, ja, heiliges kurzes Buch. Treffen mit einem ominösen Händler, wobei der jetzt auch nicht so ikonisch war wie die Händler in den anderen Abenteuern. Was ich schade fand, weil die Händler von Hauke sind eigentlich immer ziemlich geile Typen. Ja. Gut. Ja. Also sie kommen no one ever said. Ich hatte schon Angst, dass sie ihn umbringen und der Stein im Rucksack hat, aber... Gut. Ja, also sie kommen zu den Holies und da gibt es scheinbar ziemlich viele Kinder und dann sollen sie Kinder unterrichten und dann entdecken sie, dass die Kinder Kanonenkugeln stopfen. Ja. Ja. Und an der Stelle bin ich dann eingeschlafen. Ja. Ja, sie haben dann scheinbar, ich habe heute Morgen musste dann zwischenzeitlich auch noch weg, irgendwie haben sie dann das Buch bekommen und das war dann das Ende. Genau. Ja, sie haben dann auch ein bisschen unterrichtet, da gab es die meiner Meinung nach witzigsten Szenen des ganzen Abenteuers. Sie haben sich dann entschieden, was sie unterrichten, also wer war es, Simon Ketchen. Und Budi haben, genau, sie haben Wrestling-Unterricht gegeben für die Kinder. Nils hat seine eigenen Weisheiten, diese Karl Ender Weisheiten. Die Karl-Ender-Sprüche. Ja, zum Besten gegeben. Und Eddie hat die Kinder in Russisch unterrichtet. Unterricht. Das war extrem lustig. Das war sehr lustig, vor allen Dingen, weil Ede, klassischer Ede, keine Punkte in Russisch gepackt hat. Ja, und auch in Wirklichkeit kein Wort Russisch kann. Da gab es auch out of character witzige Szenen. Als er und Hauke dann irgendwie Russisch improvisiert haben, bis dann aufgefallen ist, dass Alvin, der ja Russisch spricht, in der Regie gerade sitzt, wahrscheinlich nach einem Nervenzusammenbruch ist. Ja, der hat sich wahrscheinlich Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber gut. Immerhin können wir jetzt bis Snatch zählen. Ja, wobei Snatch, glaube ich, für alle Zahlen steht. Siehst du, ich kann sehr weit zählen. Ja. Ja, gut. Also wie gesagt, der Anfang, also bis sie aus diesem Käfig irgendwie und dann zur Mawe gebracht wurden, das ging wirklich anderthalb Stunden davon. Mhm. Es war, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben und warum, aber es fand ich gut. Was hingegen ein sehr fester Bestandteil des Abenteuers war, was ich an der Stelle nochmal kritisieren möchte, war Werbung. Und zwar nicht die Werbung zwischen den Sendungsabschnitten, sondern die Werbung fürs Regelwerk. Ja, stimmt. Und das hat für Hauke den schon Supporters Club, aber das war nur einmal. Das hat Hauke oft erwähnt, das Regelwerk. Ja, fand ich ein bisschen unnötig. Hm. Also er hat's halt, das war so das Erste, was er in der Pre-Show erwähnt hat, das Erste, was er in der Hauptshow erwähnt hat, was er vor jeder Werbepause erwähnt hat. Keine Ahnung, er scheint einen guten Anteil zu kriegen, wenn die Dinger verkaufen. Was mir gerade noch zum Abenteuer selbst einfällt, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, sind die Charaktere der vier. Die fand ich ganz witzig und diesmal auch ein bisschen anders, als sie die sonst immer angehen. Also jetzt, Eddie ist nicht so der zwanghafte Haut drauf. Und, Nee, er ist Glasbläser. Ja. Das stimmt. Nils ist nicht so der Eigenbrötler, sondern so ein, ja, wie soll man es nennen, fast philosophischer Typ, aber mit Hang zu Gewalt, obwohl er es ablehnt. Wobei Nils den Charakter schon mal gespielt hat, der wütend wird, wenn es zu laut wird. Ich weiß gerade nicht, bei welchem Pen and Paper, aber so einen hat er schon mal gespielt. War bei Jailhouse Boogie, oder? Kann das sein? Nee, da hat er irgendwie so ein Roboter-Dings gespielt. Ach ja. Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem fand ich die Charaktere fand ich ganz witzig. Also es war halt kein klassischer Nils-Manipulationscharakter, es war schon. Simon war eingeölt. Ich glaube, das war so seine Main-Charaktereigenschaft. Ja. Und Budi eben irgendwie nur 1,30 Meter groß, dafür sehr, sehr kräftig, aber ja. Wobei das ja schon wieder Klassik Budi ist, was ist so das Außergewöhnlichste, was man machen kann. Bei ihm war es so ein bisschen, das Übliche. Ja, aber es war jetzt auch nicht störend. Also nee, so will ich es auch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ich mag die Charaktere. Und auch im Zusammenspiel waren sie ziemlich gut. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ich hoffe, da ist vom Timing her besser. Ja. Also, Müssen sie vom Timing her besser machen, weil es gibt ja nur noch diese eine Ausgabe jetzt, um mit der Story zu Ende zu kommen. Und wenn es dann sich wieder so viel Zeit lassen oder Hauke sie so lange irgendwo hängen lässt, wer auch immer daran schuld ist, oder was heißt schuld, aber wer dafür verantwortlich ist, dann sehe ich da ein bisschen Probleme, dass sie alle Aufgaben erfüllen und zurückbringen und ja, dann die Story zu einem Ende führen können. Ja, sagen wir mal so, wenn du dich halt zeitlich so stark begrenzt, kannst du sowas halt nicht bringen. Du meinst so eine lange Einführung? Ja, also wenn du halt sagst, ich meine gut, jetzt lass mich mal nochmal kurz, Game 2 geht bis 20.30 Uhr und das Abenteuer geht regulär geplant bis 11, vielleicht halb 12. Ja, ich glaube war auch halb 12, war das gestern heißt, dann Schluss. Ja, das sind dann 2,5 bis 3 Stunden. Früher ging ein Pen and Paper von 20 Uhr bis Mitternacht bis 1, also so 4 bis 5 Stunden. Ja. Ja, da kannst du halt eine Stunde Einführung besser unterbringen, rein mathematisch schon. Das ist wirklich schade. Und jetzt gerade bei den RBTV-Eigenen ist es irgendwie unverständlich. Jetzt bei Funk, da kann ich noch verstehen, dass Funk dann sagt, okay, 3 Stunden habt ihr, mehr wollen wir nicht, dann macht man 3 Stunden. Aber jetzt bei dem RBTV-Eigenen, schade. Also es gibt durchaus Szenarien, wo du das halt machen kannst, wo es auch funktioniert. Wie gesagt, bei Moritan Manor zum Beispiel, wo du in der Welt nicht so viel einführen musst und Welt auch sehr klein und isoliert ist, also innerhalb von London oder so. Und bei Moritan Manor hat Hauke ja auch dieses andere System, wo er da sagt, okay, zu einer gewissen Zeit passiert an einer gewissen Stelle irgendwas, ihr bekommt es mit, wenn ihr da seid, wenn ihr nicht da seid, bekommt das eben nicht mit. Da schreitet die Zeit automatisch voran. Das stimmt, und bei Moritan Manor dauert allein das Würfeln nicht so lange, weil sie nicht dreimal würfeln, sondern nur einmal. Ja, aber auch wegen dieser Zeitsteuerung oder wie immer man es da nennen will, geht's eben automatisch voran. Also das stimmt schon. Ich finde einfach, Tiers Abenteuer im klassischen Sinne sind für diese Struktur nicht geeignet. Und ja, nee. Ich glaube auch, dass es dem Pen & Paper besser getan hätte, wenn man dazu keine Regelwerkerweiterung geschrieben hätte. Das würde ich jetzt gar nicht als... Doch, weil steht jetzt halt alles schon mehr oder weniger fest und Hauke liest da selber in seinem kleinen Büchchen nach. Achso, deswegen, ja. Also klar, okay. Hauke, Pen & Paper sind immer Railroad, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt ist er halt noch stärker daran gebunden. Und kann nicht im Nachhinein improvisieren, weil das scheint ja jetzt schon irgendwie fertig geschrieben zu sein auch. Ja. Ist nicht, das wird jetzt dann geschrieben und wird, sondern wenn der zweite Teil gespielt wird, gehen die Dinger in die Post. Ja. So. Ja, die sind fertig. Ja, das ist halt. Weiß das ich ist, nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Begrenzung. Also ich will jetzt auch gar nicht das Ganze schlecht reden. Also wie gesagt, mir hat das gefallen. Ich hatte gestern auch Spaß dran. Aber es ist eben so, der hat dieses wie du vorhin schon erwähnt hast, dass Hauke sogar ausdrücklich sagt, hier gibt man ein bisschen Gas, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das bringt einen total raus. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Also ich sag auch, ich finde es nicht schlecht, aber es bleibt halt deutlich unter seinem Potenzial zurück, weil man nicht danach schaut, was das Format eigentlich brauchen würde, sondern halt bei seiner Formel bleibt, die man jetzt gefunden hat. Ja, wir machen bis 11, dann ist Schluss. Vielleicht auch aus Kostengründen, ich weiß es nicht, aber ich finde, es tut den Abenteuern nicht gut. Ja. Ich meine, wir werden es dann der nächste Woche sehen, wenn es dann zu Ende geführt wird. Da werden sie ja wohl nicht mittendrin abbrechen. Wenn sie nicht zu Ende sind. Aber. Doch. Werden sie. Denn Hauke hat dafür eine Mechanik eingebaut. Du erinnerst dich doch noch an diese netten Halsbänder. Die schnappen einfach zu, wenn die Zeit vorbei ist. Ja, aber meinst du, das macht er wirklich, dass er es so enden lässt? Also wenn die Zeit um ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist der einzige Grund, warum die da sind, Schäfer. Naja, nee, das ist ja schon ein bisschen... Es ist auch ein bisschen Plot-Device, aber ja. Es ist schon 90% Zeit-Device. Wir werden es sehen. Ja, sorry, 3 Tage sind um, schnappen zu, ihr seid tot. Naja. Also, ja. Wobei nächste Woche, das Thema wollten wir sowieso noch kurz erwähnen, fällt mir da gerade ein, da haben sie hinten raus Zeit, weil direkt danach ein Dosenbeats kommt. Vielleicht überziehen sie so lange, dass das Dosenbeats nicht mehr kommt. Mal gucken, was passiert. Dann gehe ich Riot. Aber gut. Oh Mann, oh, Stefan, jetzt hast du den einzigen Satz, den ich noch sagen wollte, mir geklaut. Achso. Wir können ja gemeinsam Riot gehen. Gut, wir fahren dann nach Hamburg. Okay, Max? Ja, okay, machen wir. Dann nehmt ihr mich aber mit. Naja. Ich gehe nicht Riot, aber wenn ihr schon mal fahrt, komme ich mit. Nee, aber deswegen glaube ich, dass sie da hinten raus flexibler sind, weil es dann ja, wovon ich ausgehe, sowieso noch alle vor Ort sein werden. Ja, ist halt die Frage, wie lange das Dosenbeats überhaupt gehen soll. Ja, aber wahrscheinlich nicht bis 12. Ja. Also hoffe ich doch mal. So eine halbe Stunde Dosenbeats, das wäre auch lustig. Von 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Ja, und wenn eine halbe Stunde überzogen wird, fällt es halt aus. Nee. Ich stelle mir zeitlich sowieso sehr knapp vor, da hinten dran Dosenbeats zu packen, wenn du überlegst, dass es was wäre, wenn noch kommt. Wobei das was wäre, wenn, muss Hauke ja sowieso immer gezwungenermaßen eine halbe Stunde quetschen, weil die Leute dann nach Hause gehen wollen. Wobei, wenn sie das Dosenbeats bis 2 Uhr machen oder so. Ja, wenn das Pen and Paper bis 0 geht, Hauke eine Dreiviertelstunde. Naja, dann können die anderen Bohnen schon mal vorglühen und naja. Ja, ich bin noch gespannt, sagen wir mal so. Ich auch. Also ich freue mich auch auf die Story. Also ich bin gespannt, wie sie so zu Ende geht. Ich würde mir wünschen, dass die Welt noch ein bisschen besser aufgebaut wird nächstes Mal. Vielleicht passiert das ja noch. Es gab auch keine Grafiken. Es gibt keine Grafiken mehr. Von der Welt, stimmt. Von den Charakteren gab es welche. Ja, früher gab es noch von der Welt, keine Ahnung, von dem Turm und so. Da steckt man auch nicht mehr so viel Grafikbudget rein. Ja, da hast du recht. Schade. Hat mir immer gut gefallen und auch geholfen. Wobei das jetzt vielleicht auch wirklich dem geschuldet ist, dass eben die beiden Pen and Paper oder alle drei so dicht ineinander kommen. Nee, eigentlich nicht, weil das Funk-Pen und Paper wurde von Dima grafisch betreut und Tiers macht eigentlich traditionell Alvin. Ja, aber macht das wirklich immer nur einer komplett allein? Alle Grafiken? Nebenan, die haben ja auch alle ihre eigenen Zeichenstile. Ja, das stimmt. Also, Alvin saß ja auch in der Regie. Ja. Na, er war ja auch beim Moin Moin, hat ein bisschen was zum Pen Paper erzählt am Freitag. Ich nehme an, entweder es wird eine Grundsatzentscheidung sein oder das ging dann halt für, keine Ahnung, das Cover und die Designs in dem Regelwerk dann drauf, beziehungsweise für die neuen Karten fürs Regelwerk. Ich weiß es nicht. Ja. Na gut. Das war, glaube ich, jetzt erstmal so das Zwischenfazit für Tears Punk. Sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen, Biene, dazu? Also, ja, den Namen finde ich furchtbar. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich finde passend. Ja, warum findest du den schlecht? Weiß ich nicht, er gefällt mir einfach nicht. Also, es ist jetzt gar nicht groß philosophisch begründet, mir gefällt der Name nicht. Ist ja aber auch okay. Dafür gefällt mir Teil 2 hoffentlich umso besser. Ja. Ja. Gut, dann sind wir durch, oder? Ist wieder ein bisschen länger geworden heute. Gut, war zu erwarten mit 2 Pen-Papern, die zu besprechen sind. Ja, ich denke auch. Und wenn ihr nichts mehr sagen wollt, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Jo, packen wir zusammen. Ja. Gut, dann danke fürs Zuhören bis hierhin. Danke an euch beide, dass ihr euch an diesem sehr, sehr frühen Samstagmorgen die Zeit genommen habt. Erst so früh ist ja gar nicht. Ja, nicht mehr, nicht weil mehr. Wir so lange gesprochen haben. Okay. Ja. Und ja, wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.